Haltet das Tor offen für das Leben. Und in dieser seiner bedeutendsten Rede, nämlich bei der Verleihung des Friedensnobelpreises, hat er gesagt, Krieg ist die Ultima Irratio. Und die SPD hat jetzt beschlossen, Krieg ist die Ultima Ratio. Und deshalb gehört Ihnen nicht mehr Willy Brandt. Ab heute gehört er uns. Und darauf bin ich stolz. Als ich in die SPD gegangen bin und Willy Brandt das Sagen hatte, da war die Außenpolitik geprägt von zwei Wörtern. Diesen Entspannung und Gewaltverzicht. Heute kennt keiner mehr das Wort Gewaltverzicht. Man liest es auch nirgendwo mehr. Ihr könnt an Wörtern sehen, wie die Politik sich verändert. Heute prägen die Partei samt und sonders Personen, über die Kurt Tucholsky bereits 1932 spottete, wie rasch altern doch die Leute in der SPD. Wenn sie 30 sind, sind sie 40. Wenn sie 40 sind, sind sie 50. Und im Handumdrehen ist der Realpolitiker fertig. Etwa in der Version Andrea Nahles, die wie Ambros Weibel ächzt, Ikone der Bräsigkeit, ist nicht bloß eine veritable pfäffische Schwindlerin. Über große Koalition spekuliert, der kriegt von mir auf die Mütze. Das ist eine Sache, die wir in den nächsten Tagen überhaupt nicht gebrauchen können, auch aus dem Grund, weil wir das nicht wollen. Letzte Frage, schließen Sie eine große Koalition aus? Ja. Sie inkorporiert auch aufs Prächtigste den Idealtypus des zeitgenössischen Politikers. Ahnungslos, prinzipienlos, rhetorisch verlumpt, peinlich und infantil narzisstisch. Wenn wir 7.000 bis 8.000Megawatt Energie runterholen, wenn wir also die abgeschalteten Atomkraftwerke auch abgeschaltet lassen, ja, Entschuldigung. Ich bin darüber hinaus jetzt erinnert worden durch die ganzen Beiträge der Kollegen von der Regierungsfraktion an das Gute-Nacht-Lied, was ich meiner Tochter jetzt in den letzten Wochen häufig gesungen habe. Da-da-di-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Ja, so ist es doch. Alles soll so bleiben, wie es ist. Alles ist wunderbar und gut. Doch, doch. Die Andrea Nahles ist fast ein Gottesgeschenk. Nein, nein. Ihr beschäftigt euch mit der Krise des eigenen Hirns? Möcht man da dazwischenhauen. Allein unterdessen tischt Andrea Nahles Chef Sigmar Gabriel, der schon mal eine griechische Regierung dergestalt anpöbelt, sie sei dumm, der geplagten Öffentlichkeit seinen Seemannsgarn auf. Erst lügt der ehemalige Pop-Beauftragte der SPD und selbsternannte Fanboy von Angela Merkel in Sachen Geheimverhandlungen über die Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA. Wenn wir über Daseinsvorsorge reden, die Daseinsvorsorge gar nicht Teil der Verhandlungen sind, sondern sind ausdrücklich nicht Gegenstand des Freihandelsabkommens. Also alle Gesundheitsdienstleistungen, der öffentliche Nahverkehr, die öffentliche Wasserversorgung, das alles ist nicht Gegenstand der Verhandlungen. Es ist extra ausgenommen. Dann im Mai 2014 erzählt er, wenn die Amerikaner erklären, wir wollen ein Investorschutzabkommen, das in der Lage wäre, deutsches Recht auszuhebeln und sozusagen in Europa eine Situation zu schaffen, wo wir im Parlament nicht mehr frei darüber entscheiden können, welche Standards wir haben wollen, dann gibt es ein solches Freihandelsabkommen nicht. Um im November im Bundestag den Gegnern einer Totalermächtigung der Konzerne subtil zu drohen. Wenn wir das hier falsch machen, dann werden uns unsere Kinder und Enkel für eine ängstliche und ideologische Debatte verfluchen in Deutschland. Das sage ich Ihnen, wenn wir das falsch. Und um schließlich im Januar 2015 im Rahmen des Weltwirtschaftsforums in Davos unter seinesgleichen zu höhnen. Maybe in Germany sometimes it's more difficult because we are a country which is rich and hysteric. Please do not read it, bring it to the newspapers. I'm sure they will. We are among us and among friends. Ja, der Wirtschaftsminister führt einen unglaublichen Eiertanz auf, um der Öffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen. Beide Abkommen haben doch im Kern nur das Ziel, Löhne, Sozialstandards und Verbraucherschutz noch weiter auf Sinkflug zu schicken und den Kapitalismus endgültig vor den Zumutungen der Demokratie zu schützen. Das ist doch das, worum es bei diesen Abkommen geht. Und das ist das Letzte, was wir brauchen, weil dann kann man konsequenterweise auf Wahlen und Parlamentarismus auch ganz verzichten. Wenn wir hier im Bundestag keine Gesetze mehr machen können, die den Banken und Konzernen nicht gefallen, also dann verkommt das, was wir hier tun, wirklich zu einer schlichten Theatervorstellung. Und da muss ich Ihnen sagen, für ein Theater ist dieses Haus wirklich zu teuer und am Ende vielleicht auch zu wenig unterhaltsam. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Lügen und Lumpereien aus 70 Jahren deutscher Politik. Von Jürgen Roth. Wer einmal lügt... In dieser Stunde hat unser Volk ein Recht auf Wahrheit. Der Vortritt des deutschen Volkes im Kampf um Frieden und Einheit kann nicht mit einer Lüge im Herzen und nicht mit einer Lüge auf der Zunge vor das Volk hintreten. Jeder Mensch kennt diese verlogene Platte. Wer die Wahrheit nicht hören will oder nicht vertragen kann, versucht sie umzufälschen oder besser noch totzuschreien. Das heißt, Sie bemühen sich hier, eine Lüge und eine ganz klare Lüge zu verbergen durch viel Theaterdonner. Das ist doch alles eine einzige Lüge. Die ganze Außenpolitik ist ein Lügengebäude und wir haben die Aufgabe, diese Lügen zu durchbrechen. Das ist die Wahrheit. Ich möchte auch hier noch Ihnen sehr deutlich sagen, Sie sagen glatt die Unwahrheit. Nein, das ist wirklich eine Märchenstunde, das können wir nicht gebrauchen. Das ist bemerkenswert. Das ist Klartext. Das ist die neue Ehrlichkeit. Ich bin für die Stunde der Wahrheit, von der kürzlich wieder einmal die Rede war. Die Lüge, schrieb Immanuel Kant, sei die größte Verletzung der Pflicht gegen sich selbst. Und Michel de Montaigne klagte: Das Lügen ist tatsächlich ein verfluchtes Laster. Nur durch das Wort werden wir zum Menschen. Nur durch das Wort stehen wir miteinander in Verbindung. Wenn wir uns bewusst würden, was für eine scheußliche und ernste Sache das Lügen ist, würden wir mit Feuer und Schwert dagegen vorgehen. Mit mehr Recht als gegen andere Untaten. Keine Lügen mehr, Frau Bundeskanzlerin. Keine Lügen mehr. Ich möchte zur Wahl der Ministerpräsidentin eine eigene Mehrheit ohne die Linkspartei haben. Und dabei bleibt es auch. Und ich finde, es ist eine klare Aussage. Da ist ja Ihre Rosttäuscherei ganz deutlich. Die haben uns sowas von verarscht. Das ist Lügen par excellence. Lüge heißt in Kenntnis der Wahrheit, also bewusst die Unwahrheit zu sagen. Ich habe ihm dann gesagt, er soll seine Märchen jemand anders erzählen. Eine der gravierendsten Formen der politischen Lüge sei die unredliche Zurechtlegung von Fakten, um anderen eine fiktive Geschichte aufzutischen, legt der US-amerikanische Politikwissenschaftler John Mearsheimer dar und führt weiter aus: Eine Lüge ist eine aktive Handlung zur vorsätzlichen Täuschung eines Zielpublikums. Lügen kann bedeuten, Fakten zu erfinden, von denen man weiß, dass sie falsch sind, oder Fakten zu leugnen, von denen man weiß, dass sie wahr sind. Die ganzen Prognosen, mit denen Sie arbeiten, das sind doch alles Lügenzahlen, das ist doch alles Augenauswischerei. Dies ist ein gutes Deutschland, das Beste, das wir jemals hatten. Das auszusprechen ist keine Schönfärberei. Und das ist der große Betrug dieses Systems. Das ist die sicherlich infernalischste Propagandamasche, die Nachkriegsdeutschland betrieben wurde. Das ist natürlich falsch und unrichtig und unwahrhaftig. Es geht nicht um wahr und falsch, sondern eben um verkaufbar oder nicht verkaufbar. Wir wollen keine gekauften Hampelmänner, wir wollen solide Politiker. Er soll nicht schwindeln. Lügen haben kurze Beine. Notlügen gibt es aber nicht. Man ist immer in Not, dann würde man auch immer am Lügen sein. Verbergen, vernebeln, verschleiern, verbrämen, verheimlichen, vertuschen, hinters Licht geführt werden. Hinter die Fichte geführt fühlen. Lügen, sagt John Mearsheimer, haben eine korrumpierende Wirkung auf Einzelne und die Gesellschaft. Häufiges und weit verbreitetes Lügen bedrohe das Innenleben eines Staates. Dirk Kurbjuweit, politischer Korrespondent des Spiegel, stellt in seiner 2014 erschienenen Monographie Alternativlos, Merkel, die Deutschen und das Ende der Politik, resigniert fest, in der Politik wird so viel mit Halbwahrheiten oder zurückgehaltenen Wahrheiten gearbeitet, dass man einen permanenten Lügenausschuss einrichten müsste, um all das aufzuklären. Und meist lässt es sich nicht einmal aufklären. Bei Ihnen ist ja längst das Wort zum Ausdruck des Gegenteils der Wahrheit geworden. Deswegen ist das Verlogen und Heuchelei, was Sie hier betreiben. Und damals habe ich Ihnen gesagt, dass man Sie mit guten Gründen davor bewahren muss, zum Pinocchio dieses Bundestages zu werden. Herr Minister, haben Sie bei Vorlage Ihrer Dissertation eine ehrenwörtliche Erklärung abgegeben, dass Sie die Dissertation selbstständig verfasst und keine anderen als die von Ihnen angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt haben? Ja, Herr Kollege Bartels. Sie haben dieses Ehrenwort abgegeben. Eine Erklärung, die man abgibt und kein Ehrenwort. Das ist Hochstapelei. Das ist eine Veralberung der Leute. Daher geht es nicht, wie Sie es darstellen, um eine Kleinigkeit, sondern es geht um die Grundlage unserer Demokratie. Darf ein Lügner und Betrüger im Parlament verbleiben? Darf er Minister bleiben? Michel de Montaigne. Wie viel mehr wird die menschliche Gemeinschaft durch unwahre Rede als durch Schweigen zerstört? Und da sage ich Ihnen, das, was Sie mit lautem Getöse hier versuchen zu verstecken, ist der Wortbruch der Kanzlerin. Das ist mir noch nicht passiert, dass ich der Bundeskanzlerin in einer Pressekonferenz gegenüber saß und so langsam die Fassung verlor. Denn Frau Merkel plant in aller Offenheit einen Betrug. Betrug nicht im Sinn des Strafrechts, aber politischen Betrug. Betrug an Ihnen, den Wählern. Der Mensch selbst aber hat einen unbesiegbaren Hang, sich täuschen zu lassen und ist wie bezaubert vor Glück, wenn der Rhapsode ihm epische Märchen wie wahr erzählt oder der Schauspieler im Schauspiel den König noch königlicher agiert, als ihn die Wirklichkeit zeigt, schrieb Friedrich Nietzsche 1873 in seinem Traktat über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Diesen Schleiertanz, den haben Sie uns, der deutschen Öffentlichkeit und auch Ihrer eigenen Koalition zu lange vorgeführt. Ihre Rede erinnerte mich jetzt gerade an den großen Denker und Dichter Bertolt Brecht, der einmal treffend formuliert hatte: Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer die Wahrheit kennt und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Matthias Tretter, Kabarettist und Schriftsteller. Ich finde eben auch, das sind ja Wahrheit und Lüge sind ja existenzielle Kategorien. Und ich habe nicht das Gefühl, dass die große Mehrheit der Leute, die ich erlebe, die sehr aufgehen in dieser Blase des Konsumierens, dass die sich überhaupt jemals existenzielle Fragen stellen. Der Kulmbacher Krull. Sie stehen vor zwei Entscheidungen. Die erste, was soll ich studieren? Jura. Es lohnt sich. Die zweite, wo? Fraglos nur ein Ort. Bayreuth. Ich finde Papageien ganz tolle Tiere. Und die Satiriker spotten ja auch schon, Herr Guttenberg, wenn Sie sich damit rausreden wollen, Sie hätten nur schlampig zitiert, dass diejenigen, die des Ladendiebstahls künftig überführt werden, sich damit herausreden demnächst, Sie hätten schlampig eingekauft. Ein Mann aus Guttenberg, in der Nähe von zwar nicht Münchhausenberg, aber immerhin Münchberg in Oberfranken, stellt mit seiner in den Jahren von 1999 bis 2006 angeblich verfassten und von der juristischen Fakultät der Universität Bayreuth offenbar bei Umnachtung und noetischer Vernebelung durchgewunkene Dissertation mit dem Titel Verfassung und Verfassungsvertrag, konstitutionelle Entwicklungsstufen in den USA und der EU, einen mutmaßlichen Weltrekord auf. Binnen weniger Tage im Februar 2011 finden Freizeitrechercheure auf 371 von 393 Seiten. Plagiate aller Art. Und die Süddeutsche Zeitung findet sich bereit, am 18. des Monats dieses exemplarische Trumpf von Satz aus besagtem Gaunerstiefel zu zitieren. Europa als Gedanke, Gewissheit und Realität könnte am Ende dieser Stufenleiter angelangt und auf dem Weg zur Tradition zum Scheitelpunkt zwischen Konservatismus und Moderne werden, der weder die Option der Gratwanderung noch die Gelegenheit der Verbindung jener Elemente auszuschließen vermag. Ein Gedanke, der zugleich bereits Evidenz und Wirklichkeit und damit ein ziemlich hegelianisches Mysterium ist, trägt, weil er weit entwickelt sei und simultan stramm in Richtung Tradition marschiere, die Möglichkeit in sich, einen Moment zu markieren, in dem Altbewährtes in Neues umschlage oder umgekehrt. Das scheitelpunktartig Momenthafte dieses Gedankens allerdings kann nicht garantieren, dass sich der Gedanke für die Option entscheidet, eine Gratwanderung zu sein oder für jene, eine Brücke zwischen Neuem und Altbewährtem zu schlagen, ja geradezu handfest gedanklich zu bauen. Dieser ausgesprochen freidenkerische Herr also, dieser, wie ihn Jutta Dietfurth nennt, Schnösel aus dem Schloss, dieser Spross eines der vielen europäischen Räuber- und Blutsaugergeschlechter, dieser Abkupferkönig und, so die Wochenzeitung Zeit, 94% Plagiator, trat nach dem Bekanntwerden der ersten pikanten Details vor die Presse. Mit gewissen Anlaufschwierigkeiten. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat. Ich werfe diesen... können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein? Okay, Entschuldigung. Ist möglich, oder? War nicht live? Okay, gut. Okay, also. Für diese Stellungnahme bedurfte es keiner Aufforderung und sie gab es auch nicht. Meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir. Sie ist über etwa 7 Jahre... neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden und sie enthält fraglos Fehler. Und über jeden einzelnen dieser Fehler bin ich selbst am unglücklichsten. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Was wollte der Universal- und Brachialblender, der ehemalige Kulmbacher Kreisrat und von den sogenannten Qualitätsmedien in den Berliner Jahren dann in den Stand eines Heilsbringers erhobene Qualmplauderer, der Öffentlichkeit mit der so gespreizten wie seltsamen Partizip-Passiv-Konstruktion meine von mir verfasste Dissertation mitteilen? Von wem denn außer von mir soll meine Dissertation verfasst worden sein? Vielleicht doch von jemandem, der nicht ich ist? Und wandelte auf dieser unserer Erde jemals ein Mensch, der das Kunststück fertigbrachte, unbewusst zu täuschen? Wäre eine Täuschung unbewusst, wäre sie gar keine Täuschung mehr, sondern nur noch ein Irrtum, merken Kai Biermann und Martin Hase in ihrem Buch »Sprachlügen« an. Die übermäßige Betonung macht seine Aussage also unglaubwürdig, statt sie zu verstärken. Am 26. April 2008, am Welttag des Schutzes des geistigen Eigentums, hatte Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel deutlich gemacht, dass sowohl Erfindungen als auch künstlerische Leistungen einen besonderen Respekt in unserer Gesellschaft verdienen, ihr Diebstahl nicht etwa ein Bagatelldelikt ist, Raubkopien sind kein Kavaliersdelikt. Nun demonstrierte sie in Anbetracht einer von ihr bei einem anderen vorgenommenen Berufung, dass der Beruf des Politikers nicht voraussetzt, nicht schizophren zu sein. Ich habe eine Berufung bei Karl Theodor zu Guttenberg vorgenommen zum Verteidigungsminister. Ich habe keinen wissenschaftlichen Assistenten oder einen Promovierenden oder einen Inhaber einer Doktorarbeit berufen, sondern mir geht es um die Arbeit als Bundesverteidigungsminister, die erfüllt er hervorragend und das ist das, was für mich zählt. Die elitäre fränkische Riesenpflaume, die bereits ihren Lebenslauf geschönt und als Bundeswirtschaftsminister Gesetzesentwürfe von einer mit Großbanken eng verbundenen Anwaltskanzlei hatte zusammenzimmern lassen, begab sich daraufhin am 21. Februar nach Kelkheim bei Frankfurt, um im Rahmen einer CDU-Wahlkampfveranstaltung und in Anwesenheit des Wahrheitsliebhabers Roland Koch eine regelrecht obszöne Narrenrede zu halten. Ich habe diese Fehler nicht bewusst gemacht. Ich habe auch nicht bewusst oder absichtlich in irgendeiner Form getäuscht und musste mich natürlich auch selbst fragen, meine Damen und Herren, wie konnte das geschehen? Wie konnte das passieren? Die Antwort blieb das Windei selbstverständlich schuldig und blies stattdessen die Backen auf. Meine Damen und Herren, es hat ja so ein bisschen gemunkelt an der einen oder Ecke. Kommt er denn überhaupt? Drückt er sich? So weit kommt es noch, meine Damen und Herren, dass man sich nach einem solchen Sturm drücken würde. So weit kommt es noch. Und hier oben steht zu Ihrer aller Versicherung auch das Original und kein Plagiat, meine Damen und Herren. Mir ist in diesen Tagen auch einfach noch einmal wichtig zu sagen, dass ich hier nicht als Selbstverteidigungsminister gekommen bin, meine Damen und Herren, sondern als Bundesminister der Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland. Als einer, der in diesen Tagen auch deutlich macht, dass eine oberfränkische Wettertanne solche Stürme nicht umhauen, meine Damen und Herren. Und das ist abermals Ausdruck einer schmierigen Hybris der Sonderklasse gewesen. Zwei Tage später landete der Hochwohlgeborene im Bundestag auf der langen Nase. Karl Lauterbach von der SPD. Das Problem ist doch nicht, dass der Verteidigungsminister betrogen und gelogen hat. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass er es weiter tut und trotzdem glaubt, im Amte bleiben zu können. Das ist die Wahrheit. Er lügt fortwährend. Er gibt hier eine Geste, er gibt eine Doktorarbeit ab, die ohne dies nicht zu halten wäre. Er gibt etwas ab, was ohne dies weg wäre und kombiniert das mit der Lüge, er habe nie getäuscht und betrogen. Die Wahrheit ist doch die, er hat dies einfach übernommen und er hat es dann später erwähnt. Somit ist das nicht eine Nutzung, sondern es ist nichts anderes als eine Fälschung, eine Übernahme, ein plumpes Plagiat. Aber selbst eben in der Rede sind wir noch einmal belogen worden, indem darauf hingewiesen wurde, das wäre genutzt worden. Aber ich kann doch nicht sagen, dass ich etwas genutzt habe, indem ich es abschreibe. Sonst ist doch jedes Plagiat nichts anderes als eine erlaubte Nutzung, meine Sie. Was soll ich denn dann meinen Studenten noch erklären, wenn jedes Plagiat, ich sage, automatisch eine Nutzung ist? Dann gibt es, wir können die wissenschaftliche Arbeit einstellen. Der einzige Arbeitsplatz, wo man trotz Abschreiben, trotz Plagiat, trotz wissenschaftlicher Fehlversuche seinen Arbeitsplatz nicht verliert, ist im Kabinett von Frau Merkel. Überall sonst fliegt man raus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Daher bitte ich Sie, Frau Schawan, Frau von der Leyen, ich bitte auch die Bundeskanzlerin, die heute demonstrativ nicht da ist, weil sie sich das nicht antun will. Die Bundeskanzlerin, aber ich bitte Sie, verschonen Sie uns bitte vom Geschwätz mit der Exzellenzinitiative, von dem Geschwätz von der Bildungsrepublik, Forschung und Innovation. Das ist doch alles nicht wahr. Die Wahrheit ist doch die, heute war Frau Schawan im Ausschusspause, da bin ich gar nicht hingegangen. Ich will doch von Ihnen nichts mehr, ich will doch von Ihnen nichts mehr zur Wissenschaft hören, wenn ihr alles erlaubt ist, wenn der Minister betrügen und lügen darf, wie er möchte und kommt ohne Strafe davon. Meine Damen und Herren, wir alle haben in den letzten Jahren erlebt, was das heißt, dass die Kunst der Politik nicht in erster Linie der Umgang mit dem Bekannten und Erwartbaren ist, sondern die Kunst der Politik da besonders gefragt ist, wo es um das Unerwartete geht. Zwei Jahre später war die Bundesbildungs- und Forschungsministerin Annette Schawan, die sich ob der Guttenbergschen Grandiosmogeleien zeitungsöffentlich geschämt hatte, ihren Doktortitel ebenfalls los, weil sie systematisch und vorsätzlich über die gesamte Dissertation verteilt gedankliche Leistungen vorgab, die sie in Wirklichkeit nicht selbst erbracht hatte. Wie Bruno Bleckmann, der Dekan der Philosophischen Fakultät der Universität Düsseldorf, erläuterte. Das freilich qualifizierte Frau Schawan dazu 2014 deutsche Botschafterin beim Vatikan, beim scheinheiligen Stuhl zu werden, nunmehr ohne Studienabschluss. Halleluja. Während Herr Guttenberg am 23. Februar 2011 im Hohen Hause zur literarischen Figur geadelt ward, von Jürgen Trittin, dem der Schamloseste der Schamlosen, daraufhin frank und frei mit einer Strafanzeige drohte. Herr zu Guttenberg, Sie führen sich so ein bisschen auf wie ein Held von Thomas Mann, der auf die Frage, ob das denn Diebstahl wäre, was er gemacht hätte, sagt hat, ich zitiere, Was ich je getan habe, war in hervorragendem Maße meine Tat, nicht die von Kreti und Pleti. So habe ich mich doch mit dem geheimnisvollen, aber unerschütterlichen Gefühl, ein Gunstkind der schaffenden Macht und geradezu von bevorzugtem Fleisch und Blut zu sein, innerlich stets gegen eine so unnatürliche Gleichstellung aufgelehnt. Meine Damen und Herren, das steht auf Seite 50. Herr Kollege, das steht auf Seite 50 der Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Herr Krull. Kollege. Frau Bundeskanzlerin, die Bundeswehr darf nicht mehr von einem Felix Krull kommandiert werden. Entlassen Sie Herrn Dr. zu Guttenberg. Ich habe in allen meinen Stellungnahmen deutlich gemacht, dass ich weder bewusst noch vorsätzlich getäuscht habe, aber gravierende Fehler gemacht habe. Und diese Unterscheidung ist eine, die man auch anlegen sollte, wenn man Urteile über andere bildet, weil es ein Urteil ist, das natürlich eine strafrechtliche Relevanz in sich tragen könnte. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in den Bereich kommt, dass man in die üble Nachrede oder Ähnliches abdriftet. Und das wollen Sie ja sicher auch nicht. Am 1. März trat der redlich gegelte Edelgockel zurück, nicht ohne sich ein letztes Mal dreist zum Opfer der Medien zu stilisieren und den Gipfel, ja den Scheitelpunkt seiner glanzvollen Karriere voller peinsamer Inszenierungen erreichend, Tote zu instrumentalisieren. Nachdem dieser Tage viel über Anstand diskutiert wurde, war es für mich gerade eine Frage des Anstandes, zunächst die drei gefallenen Soldaten mit Würde zu Grabe zu tragen und nicht erneut ihr Gedenken durch Debatten über meine Person überlagern zu lassen. Wenn allerdings, wie in den letzten Wochen geschehen, die öffentliche und mediale Betrachtung fast ausschließlich auf die Person Guttenberg und seine Dissertation statt beispielsweise auf den Tod und die Verwundung von 13 Soldaten abzielt, so findet eine dramatische Verschiebung der Aufmerksamkeit zu Lasten der mir Anvertrauten statt. Wenn es auf dem Rücken der Soldaten nur noch um meine Person gehen soll, kann ich dies nicht mehr verantworten. Wem blieb es da vorbehalten, am 9. März des Jahres beim politischen Aschermittwoch in Passau die Maßstäbe wieder zurechtzurücken? Horst Seehofer, den Dirk Kurbjuweit als schweflich und ungerade charakterisiert. Wer sich da jetzt alles im Namen der Moral und des Anstandes zu Wort meldet, ich sage euch, liebe Freunde, aus der Partei der Steinewerfer, der RAF-Sympathisanten und von den Stasi-Kommunisten lassen wir uns nicht Anstand und Moral vorhalten. Das Peter-Hartz-Prinzip. Niemanden aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Schröder hat dafür gesorgt, dass die SPD, sie hat ihre Seele verkauft. Die Spaltung der SPD liegt darin, dass er ihr eine Politik zugemutet hat, die im Grunde genommen in großen Teilen heute alle für falsch halten. Die Agenda 2010 bedeutet im Klartext die Entsozialdemokratisierung der SPD. Es gab in Deutschland mal eine Partei, in der von bedeutenden Figuren ein paar nicht unerhebliche Werte vertreten wurden. Der Vorsitzende Erich Ollenhauer etwa sprach 1959 davon: Die große Menschheitsidee von der Freiheit und von der Würde des Menschen zu verwirklichen. Gewiss, es waren in den Jahren nach der Gründung der Bundesrepublik auch andere Töne aus der SPD zu hören. Das, so Eckart Henscheid, zutiefst unwürdige, weinerlich zusammengequengelte, schwerstens obszöne Gewimmere und Gejammere, ja Gegaunere, des Berliner Bürgermeisters Ernst Reuter zum Beispiel, anlässlich der Berlin-Blockade. Wir wissen, dass eine grausame, brutale, rücksichtslose, aggressive, imperialistische Macht den Willen hat, uns in die Knie zu zwingen. Oder Carlo Schmitz, reaktionäres Gehetze. Darum werden wir Sozialdemokraten nicht aufhören, die von den Russen als Ostgrenze Deutschlands geforderte oder Neiße Linie zu bekämpfen. Breslau und Stettin sind deutsche Städte. Sie gehören zu Deutschland. Und es ist eine Schmach, dass eine Partei, die sich Deutsch nennt, nämlich die Kommunistische Partei, für die Oder-Neiße-Linie eintritt. Doch ab Mitte der 60er Jahre gewannen noble Ansinnen an Gewicht. Fritz Erler. Die Führung unserer großen Unternehmenskomplexe darf sich nicht nur den Kapitaleignern gegenüber verantwortlich fühlen, sondern muss auch denen gegenüber verantwortlich sein, die mit Hirn und Hand das Betriebsergebnis mit zustande bringen. Helmut Schmidt im Januar 1969. Wenn wir damals schrieben, dass der Arbeitnehmer von einem Wirtschaftsuntertan zu einem Wirtschaftsbürger werden müsse und dass die Mitbestimmung in der Eisen- und Stahl- und in der Kohle ein Anfang sei zur Neuordnung der Wirtschaft, die zu einer allgemeinen demokratischen Unternehmensverfassung fortentwickelt werden soll, wenn wir damals vom Wirtschaftsuntertan sprachen, der Wirtschaftsbürger werden soll, so meinten wir damit, dass es auf die Dauer der Demokratie und dem Selbstverständnis der Bürger in der demokratischen Gesellschaft nicht frommen kann, wenn man dem Bürger sagt, einerseits im politischen Leben bist du gleichberechtigt, aber in deiner Arbeitswelt ist die Sache anders, da hast du einen geringeren Rang als andere. Auf die Dauer wird das niemand verstehen. Und Willy Brandt, seit den 50er Jahren niederträchtigsten Denunziationen ausgesetzt. Kaum war er in der Öffentlichkeit bekannt, da wurde er um seiner vaterlosen Jugend und seines angeblich vaterlandslosen Exils willen auf schamlose Weise geschmäht. Tiefe Verletzungen ließen Narben zurück. Brandt, 1972 aufgrund von Geldschiebereien beinahe durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt. War Korruption im Spiel? Brandt, daran kann für mich kein Zweifel sein. Brandt, 1974 Opfer der Stasi und interner Kabalen, verkörperte im besten Sinne sozialdemokratische Positionen und Traditionen. Man hat sich völlig verrechnet, wenn man glaubt, den Stolz und das Selbstbewusstsein einer Partei niedertrampeln zu können, die in ihrer Geschichte dafür gesorgt hat, dass aus Millionen rechtlosen Proletariern und unmündigen Frauen gleichberechtigte Staatsbürger geworden sind. Ich habe mich trotz hämischer Kommentare in der Bundesrepublik dieser Handlung nicht geschämt. Der Kniefall von Warschau, den man in der ganzen Welt zur Kenntnis nahm, war nicht geplant. Sowas wie zu einem Aufstand des Gewissens aufrufen? Sowas Ähnliches und noch ein bisschen mehr. Die Gefühle des Mitleids und der Empörung unserer Mitbürger über verhungernde Kinder, Krieg und Elend, die müssen wir ernst nehmen. Und dann müssen wir die Energie, die da drin steckt, umsetzen in große und kleine Schritte der Bewusstseinsbildung und der Politik. Eine Politik, die nicht nur bloß rumdoktert und Sprüche macht über Freiheit und Selbstbestimmung, sondern den Ländern der Dritten Welt die Freiheit lässt und die Mittel gibt, damit die Menschen dort sich ein anständiges Leben selber schaffen können. Stellt euch dem Selbstbetrug des Wettrüstens in den Weg! Spitzenkräfte der deutschen Sozialdemokratie verabsäumten über die Jahrzehnte nicht, ihr Schärflein zur Geschichte des politischen Trugs beizusteuern. Im Bundestagswahlkampf 1976 versprach Kanzler Schmidt eine massive Rentenerhöhung. Die nach der neuerlichen Regierungsbildung mit der FDP vorerst ins Wasser fiel. CDU-Generalsekretär Heiner Geißler. Helmut Schmidt hat die Rentner getäuscht und in die Irre geführt. Er ist, dies muss man leider sagen, ein politischer Rentenbetrüger. Im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf 1987 soll Ministerpräsident Uwe Barschel, CDU, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind. den Medienreferenten Rainer Pfeiffer beauftragt haben, seinen Herausforderer von der SPD, Björn Engholm, zu bespitzeln und zu diskreditieren. Ich habe zu keinem Zeitpunkt den Herrn Pfeiffer beauftragt, gebeten, bedrängt oder sonst etwas getan, mit dem Ziel, er möge in der politischen Auseinandersetzung rechtswidrige oder auch moralisch verwerfliche Handlungen begehen. Insbesondere gibt es keinen Auftrag, mit Hilfe einer Auskunftei Herrn Engholm wegen angeblicher homosexueller oder sonst wie ausschweifender Lebenswandlungen auszuspähen. Dies sind ungeheuerliche Vorwürfe, wie hier oben in Schleswig-Holstein, können dazu wohl nur sagen, erstunken und erlogen. Engholm. Meine Familie, meine Kinder gehen die CDU einen Scheißdreck an und umgekehrt gilt genau dasselbe. Entschuldigen Sie bitte. Engholm will davon erst am Wahltag erfahren haben. Also ich bin meinem Herrgott dankbar, dass ich nicht unterrichtet gewesen bin. Ich habe mehrfach gesagt, hätte ich von dem Schmutz konkret gewusst, hätte ich annehmen müssen, dass die Staatskanzlei gegen mich Aktionen und Kampagnen inszeniert, glaube ich nicht, dass ich den Wahlkampf überstanden hätte. Eine mit treuherzigem Blick servierte Lüge. Er wusste eine Woche, vermutlich gar Wochen vorher Bescheid. Und im Bundestagswahlkampf 2005 plakatierte die SPD: Merkel-Steuer, das wird teuer, weil die Union eine 2%ige Erhöhung der Mehrwertsteuer angekündigt hatte. In der Großen Koalition: Man muss aber aufpassen, dass man den Leuten da keinen Sand in die Augen rührt. Stimmten die Sozialdemokraten hiernach einer Aufstockung um 3% zu. Jeder von Ihnen, der hier sitzt, hat bei der Mehrwertsteuererhöhung die eigenen Bürgerinnen und Bürger, die eigenen Wähler belogen, nur um auf der Regierungsbank Platz nehmen zu können. Das ist in Wahrheit unglaubwürdige Politik, die Sie gemacht haben. Den denkbar größten Verrat allerdings beging diese angebliche Volkspartei unter Mithilfe der Grünen mit einer Reihe von zwischen 2003 und 2005 verabschiedeten Gesetzen, die maßgeblich von der Bertelsmann-Stiftung skizziert und unter dem Rubrum Agenda 2010 zusammengefasst worden waren. Wer den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft in Frage stellt, wer soziale Kohäsion als überflüssiges Zierwerk in guten Zeiten betrachtet, der stellt eben nicht nur wichtige Errungenschaften von Politik und Gesellschaft in unserem Land in Frage, nein, er ist dann dabei, den inneren Frieden zu zerstören, mahnte Gerhard Schröder in seiner Regierungserklärung vom 17. März 2005 scheinheilig. Hatte Rot-Grün doch 2 Jahre zuvor begonnen, den sozialen Zusammenhalt zu pulverisieren und den Sozialstaat im Auftrag des Kapitals nach Kräften zu demolieren und zu demontieren. Heute ist ein schöner Tag für die Arbeitslosen in Deutschland, hatte Peter Hartz, VW-Manager und späterhin verurteilter Schmiergeldverteiler und Organisator von Lustreisen für Betriebsräte, am 16. August 2002 verkündet. Denn jetzt war der Weg frei geworden, durch die nach ihm benannten Sozialgesetze Minijobs, Teilzeit und Leiharbeit, rabiate Leistungskürzungen und ruchlose Schikanen flächendeckend durchzusetzen und einzuführen. Lohndumping und Lohndrückerei gehören nicht zu einer sozialen Marktwirtschaft, fiel im März 2010 als dann sogar Peter Weiß von der CDU auf. Und im selben Monat brachte Ottmar Schreiner, der neben Rudolf Dressler letzte Sozialdemokrat innerhalb der SPD, das beabsichtigte Desaster auf den Punkt. Was sich hier entwickelt hat auf dem Arbeitsmarkt, unter massivem politischen Begleit- und Förderschutz, ist nichts anderes als die Wiederkehr der Tagelöhnerei des 19. Jahrhunderts in einem modernen Gewand. Rudolf Dressler, wie Ottmar Schreiner von Schröders Berserkern und Charakterlumpen innerhalb des Parteiapparats kaltgestellt, weil er den Kahlschlagkurs vehement abgelehnt hatte, ging seine Partei wieder und wieder frontal an. So zum Beispiel 2008. Ich finde es unerträglich, dass ein Teilergebnis dieser Agenda 2010 ist, dass heute die Repräsentanz der SPD, und zwar durchgängig, jeden Monat von der Arbeitslosigkeit von 3,4 Millionen jubiliert und seit 3 Jahren konstant verschweigt, dass die Liste der Bundesagentur für Arbeit, die Arbeitslosigkeit in Deutschland, in Wahrheit nahe 6 Millionen steht. Ich finde es unerträglich, dass die SPD in diesen 3 Jahren verschwiegen hat, dass sie selbst die Statistik so manipuliert hat, dass diese von mir über diese 3,4 Millionen gezählten und registrierten, ausgewiesenen Arbeitslosen, diese nicht mehr in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung diskutiert. Was bewirkt das denn? Man kümmert sich nicht mehr um sie. Und Politik gibt auch für diese Leute keine Antwort. Ottmar Schreiner verstarb im April 2013. Unüberhörbar ist das Schweigen der SPD zum Tod dieses Mannes, hieß es in der Taz. Zum Tod eines Mannes, der mal gesagt hatte, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer mit 30 kein Sozialist mehr ist, ist ein Opportunist. Und der sich bis zuletzt nicht verbieten ließ, bei der Wahrheit zu bleiben. Ich will keinen Hehl daraus machen, dass ich davon ausgehe, dass wir eine grundlegende Revision sowohl der Arbeitsmarktpolitik wie der Rentenpolitik brauchen. Es geht nicht um Änderungen im Detail. Wir haben in der Arbeitsmarktpolitik in den letzten Jahren Kernprinzipien der sozialdemokratischen Arbeitsmarktpolitik ausgehebelt. Und das Kernprinzip der sozialdemokratischen Arbeitsmarktpolitik war die strukturell schwächere Partei am Arbeitsmarkt. Das ist der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin. Im Falle der Arbeitslosigkeit ein Minimum an Selbstbestimmung zu erhalten. Er sollte nicht vollends unter die Räder kommen und gezwungen sein, seine Arbeitskraft um jeden noch so niedrigen Preis zu verhökern. Das war das Kernelement sozialdemokratischer Arbeitsmarktpolitik, eine Schutzfunktion zu bilden für diejenigen, die strukturell schwächer sind am Arbeitsmarkt im Verhältnis zu den Arbeitgebern. Und diese strukturelle Ungleichheit ist durch die moderne Arbeitsmarktgesetzgebung nicht gemildert. Sie ist verschärft worden, weil ein Arbeitsloser nach der neuen Rechtslage seine Arbeitskraft um jeden Preis zu verkaufen hat. Tut es nicht, läuft der Gefahr, sanktioniert zu werden. Das ist der direkte Weg in den Niedriglohnsektor gewesen. Das ist der direkte Weg in die Vertiefung und Verbreiterung von prekären und atypischen Beschäftigungsverhältnissen gewesen. Wir sind inzwischen neben den USA weltweit das Land an zweiter Stelle mit dem höchsten Anteil an Niedrig- und Armutslöhnen. Und diese Schleusen sind weit geöffnet worden durch die Mechanismen der Hartz-Gesetzgebung. Und deshalb muss das korrigiert werden im Interesse der Menschen. Das berühmte Peter-Prinzip des kanadischen Soziologen Lawrence Peter besagt, dass in einer Hierarchie jeder dazu neige, bis zu seiner Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Das Peter-Hartz-Prinzip besagt, dass jeder, der in einer stramm hierarchischen Gesellschaft weder über ausreichend Geld noch Macht verfügt, bis zu jener Stufe absteigt, auf der es ihm im Keller der Gesellschaft angelangt, versagt ist, den Titel Mensch zu tragen. Verrotten sollen die Habenichtse in Löchern, beschreibt der Schriftsteller Kai Sokolowski das Elend in der Hartz-IV-Welt. Ihre Speise sei Abfall, ihre Verzweiflung ein Spott, das Leben, das sie fristen, ein Hohn. Nichts gebühre ihnen außer dem, was nötig ist, um nichts zu sein. Weil niemand sie brauchen kann, seien sie niemand, unsichtbar vor der Welt, unerhört in ihrer Not. Die Scheinsozialdemokraten Schröderschen Zuschnitts waren und sind begeistert. Der ehemalige Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit, Wolfgang Clement. Hören Sie mir mal zu, Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben nur nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Ließ in einer Broschüre seines Hauses verbreiten, ein Großteil der Arbeitslosengeld-II-Empfänger seien Schmarotzer, Trittbrettfahrer, Abzocker und Parasiten. Der famose Arbeiterführer Franz Müntefering, der fälschlicherweise für einen bravourösen Redner gehalten wird, da er das antike rhetorische Gebot der Brevitas, der Kürze, beherzige. Wissen Sie, das ist das schönste Amt neben Papst, Vorsitzender der SPD zu sein. Opposition gehört zur Demokratie dazu. Aber Opposition ist Mist. Lasst das die anderen machen. Wir wollen regieren. Dieser sauerländische Meisterdenker wandte Lenins an den nassauernden Adel gerichtetes Wort auf Hartz-IV-Empfänger an und geiferte in einer Fraktionssitzung, nur wer arbeitet, soll auch essen. Selbst im Ruhestand 2014 tönte er, Es ist nicht so, als ob alle Arbeitslosen nur darauf warteten, dass sie was tun können, sondern manche lassen sich da auch gut ergehen und die müssen dann auch noch mal geschubst werden und da muss auch noch mal gefordert werden und das nehmen die nicht alle gerne hin. Und die Außen-, die Finanzmarkt- und die Fiskalpolitik der Genossen? Selbstverständlich wurde auch da alles, was vernünftig ist, unter ihrer Regie planiert. Während der Kanzlerkandidat des Jahres 2013, Peer Steinbrück, für eine Plauderstunde mit Werner Hansch 25.000 Euro von den Bochumer Stadtwerken einsackte und sein Augenmerk seit jeher auf seine Brieftasche richtete. Ich habe mal ausgerechnet, was ich pro Stunde verdiene, netto. 38,50 Euro als Bundesfinanzminister. Brüllte und brüllt der einstige Kanzleramtsminister und nunmehrige Außenminister Frank-Walter Steinmeier bei allerlei Gelegenheiten bigott ins Rund. Die SPD ist nicht das alte Möbelstück, das sich in der politischen Landschaft mal so herumschubsen lässt. Und es waren Leute wie die da hinten, die immer die ganz einfachen Lehren hatten, die gesagt haben, raus mit Griechenland, raus mit Portugal, zurück zur D-Mark oder diesen ganzen anderen Blödsinn. Hätten wir auf Leute wie die da hinten gehört, wäre Europa heute kaputt. Die ökonomische Krise war eine große... Ihr solltet euch überlegen, wer hier die Kriegstreiber sind. Wer eine ganze Gesellschaft als Faschisten bezeichnet, der treibt den Krieg, der treibt den Konflikt. Ihr habt kein Recht. Und wenn es sich für ihn auszahlen mag, formuliert Steinmeier, ausnahmsweise aussprechend, was wahr ist, Ergebenheitsadressen an seine Auftraggeber, etwa auf dem Deutschen Arbeitgebertag am 19. November 2013. Ich sage mal dabei, dass auch die Reform der Arbeitsverwaltung, die Flexibilisierung der Arbeitszeiten, die Aufhebung der Spaltung am Arbeitsmarkt, die Halbierung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, auch das waren Entscheidungen, die wir damals getroffen und durchgesetzt haben. Wenn Sie sich in gerechter Weise zurückerinnern, dann hat es eigentlich die entscheidenden Steuersenkungen, und zwar in einem Volumen von mehr als 60 Milliarden Euro, unter einer sozialdemokratischen Regierung gegeben. Mit der Senkung des Spitzensteuersatzes, mit der Senkung des Eingangssteuersatzes, mit der Senkung der Unternehmenssteuern. Sie haben bis dahin Ihre Kapitalsteuern, Ihre Kapitalzinsen nach dem Einkommensteuergesetz bezahlt und seit der Zeit nur noch für die Hälfte ungefähr versteuert nach dem Abgeltungssteuergesetz. Das war damals immerhin sozialdemokratische Steuerpolitik und ich finde, bis heute ist das nicht so ganz schlecht. Genau. Und wenn wir uns in gerechter Weise zurückerinnern, ist es eine Mär, dass die Roten und die Grünen in diesem unserem Lande die Spekulantenhunde von der Leine ließen. Ich kann nur meinen Beitrag erneut anbieten, mit dieser Legendenbildung aufzuhören. Ich bin lange genug an unterschiedlichen Stellen von deutschen Regierungen verantwortlich gewesen, um zu wissen, dass die Politik, die wir hier in Deutschland verantwortet haben, darauf ausgerichtet waren, gerade keine Amerikanisierung der Verhältnisse auch nicht auf den deutschen Finanzmärkten einrichten zu lassen. Deutschland ist keine Insel, insofern können wir uns nicht völlig abkoppeln. Aber zu behaupten, von Deutschland sei aus eine gerade fruchtbare Entwicklung der internationalen Hedgefonds eingeleitet worden, ist wirklich ein Aberwitz, den Sie auch nicht weiter durch Fragen verfolgen sollten. Und zuletzt die Abschaffung der 1957 von der Regierung Adenauer eingeführten solidarisch-dynamischen, umlagenfinanzierten Rente zugunsten der säkularen Riester-Rente, die die Beitragszahler enteignet und den Versicherungsgiganten die Taschen vollstopft. Am 10. Oktober 1997 erklärte Helmut Kohls Arbeits- und Sozialminister Norbert Blüm in einer zu Recht kanonisierten Bundestagsdebatte: Ich verändere das Rentensystem nicht. Was wollen Sie mir da vorwerfen? Ich ergänze die Formel. Wir machen keine Rentenrevolution. Wir bleiben im System drin, auch im System der nettolohnbezogenen Rente. Wir machen keine Revolution, wir machen Rentenreform. Und es gilt auch der Satz zum Mitschreiben: Die Rente ist sicher. Rudolf Dressler hatte ihm entgegengeschleudert: Sie müssten doch eigentlich mittlerweile einsehen, zu welch blühendem Unsinn Ihre Argumentation führt. Die gesetzliche Rentenversicherung ist kein Unternehmen, das wie eine Lebensversicherung funktioniert. Dort sind solche Elemente üblich, sie sind systemimmanent. Für eine Sozialversicherung, die Betonung liegt dabei auf sozial, sind sie gleichwohl tödlich. Nach alledem, was diese Koalition an rentenpolitischer Prinzipienlosigkeit und Wortbrüchen bisher geboten hat, kann man ihnen nicht mehr glauben, Herr Blüm. Ein paar Jahre später sah Norbert Blüm klarer, sprach von exorbitanter Altersarmut in der Zukunft und davon. Wir haben es mit einem Kartell der Lobbyisten zu tun, Gehirnwäsche. Also mir bleibt, da kannst du nur staunen. Und eigentlich müsste es einen Sturm der Erregung geben. Ich frage, wo bleiben die Wissenschaftler? Warum verteidigt sich die Rentenversicherung nicht mehr? Warum die Gewerkschaften? Merkt er nicht, dass sind handfeste Interessen im Spiel? Mit diesen Pensionsfonds füttert er doch die Hedgefonds. Das sind doch die Jungs, die ganz nichts anderes spielen als fusionieren, auseinandernehmen. Es geht nicht um Arbeit, es geht nicht um Wertschöpfung, es ist rein ein Spekulationsspiel. Und das wird gefüttert durch diese kapitalgedeckte Kampagne. Und wie reagieren die Hauptverantwortlichen für die laut Volker Pispers größte Volksverarschung, die jemals in diesem Land organisiert worden ist, Walter Riester und der SPD-Wirtschaftsweise Bert Rürup? Carsten Maschmeyer hat ja mit dem AWD unzählige Kunden, Kleinanleger in den Ruin getrieben. Unzählige. Und für so jemanden geben Sie Ihren Namen. Warum? Entschuldigung. Sprechen wir jetzt über AWD oder sprechen wir über Altersvorsorge? Über mich, mit mir sprechen Sie über Altersvorsorge. Sie haben Ihrem Namen diesem Rentensystem gegeben. Und jetzt als Privatmann bereichern Sie sich. Entschuldigung, wer sagt Ihnen denn, dass ich mich bereichere? Sie wollen mit mir eine Diskussion über AWD. Ich mache mit Ihnen keine Diskussion über AWD. Mir wird ja auch so ein Argument gegenübergebracht. Es wird ja gesagt, okay, jetzt vergoldet er das, wofür er also geworben hat. Und das halte ich, so ein Vorwurf können Sie nicht entkräften, aber der kann eigentlich im Kern nur aus einem kranken Hirn entstehen. Albrecht Müller, ehedem unter Brandt und Helmut Schmidt Planungschef im Kanzleramt, hält fest: Eine Reformlüge ist es auch, wenn die Verfechter der Reformen ihre wahren Ziele nicht offenbaren und so tun, als ginge es ihnen um die Anpassung an veränderte Bedingungen, während sie tatsächlich eine Systemänderung im Auge haben. Tja. Die SPD lebt davon, dass der Bürger nicht die Wahrheit erfährt. Matthias Tretter, fürwahr abschließend über Gerhard Schröder. Der hat die strukturelle Lüge kultiviert. Also nicht die kontingente Lüge, wo man sagen wir jetzt einmal die Unwahrheit sagen, sondern der hat seine ganze Partei verleugnet letztlich. Und zwar erfolgreich. Und das macht es ziemlich beeindruckend. Beim Tee an der Spree. Sie sollen mal darüber nachdenken, warum der alte Kant in seiner Schrift zum ewigen Frieden einen richtigen Gedanken geäußert hat. Er hat gesagt, wenn diejenigen, die zu beschließen haben, auch die Drangsale des Krieges zu erleiden hätten, dann würden sie diese Beschlüsse nicht fassen. Und wenn ich zornig bin, dann sage ich, wir bräuchten nur ein Bataillon von Journalisten und ein Bataillon von Politikern, das sofort eingesetzt werden kann, wenn solche Kriege geführt werden. Dann wäre der ganze Spuk zu Ende. Wir hätten das alles dann nicht. Roman Herzog hielt eine sinnfreie Ruckrede am 26. April 1997 im Hotel Adlon in Berlin. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen, vor allen Dingen von den geistigen, von den Schubläden und den Kästchen, in die wir gleich alles legen. Den identischen Humbug hatte indes schon Franz Josef Strauß am 24. Februar 1982 beim politischen Aschermittwoch vom Stapel gelassen. Das Hauptsächliche ist die geistige und moralische Wende, die kommen muss. Wir müssen uns einen Ruck geben. Helmut Kohls Urteil über Walter Scheel: Der Friseurkopf von hoch auf dem gelben Wagen war eine charakterliche Null und brachte nichts ein außer seiner NSDAP-Mitgliedschaft. Karl Carstens: Dito NSDAP-Mitglied gewesen, des Weiteren ein kerniger Wandersmann. Johannes Rau: gänzlich vergessen. Wäre da nicht eine gar zu witzige vormalige Titulierung durch Franz Josef Strauß? Es ist noch ein milder Ausdruck, wenn man den Kanzlerkandidaten der SPD als Johannes den Täuscher bezeichnet. Als Landespolitiker reimte Christian Wulff: Wirtschaft öder, Schüler blöder, Diebe schnöder, Gerhard Schröder. Gerade einmal anderthalb Jahre im Präsidentenamt ereilte ihn eine missliche Urlaubs- und Kreditaffäre. Im Herbst 1999 war ruchbar geworden, dass der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Glogowski etwelche Reisevergünstigungen und andere Gefälligkeiten angenommen hatte. Oppositionsführer Wulff dazu mal: Er hat sich verheddert in einem Geflecht von Beziehungen, zu denen er nicht die notwendige Distanz gehabt hat, eine wichtige Voraussetzung für das Amt. Jetzt im Dezember 2011 sprach Wulff, weil es eng für ihn wurde, dem Chefredakteur der Bild-Zeitung ein paar Takte auf die Mailbox. Diese Methoden ihrer Journalisten des investigativen Journalismus seien nicht mehr akzeptabel. Er werde ab sofort Krieg führen. Der Rubikon sei überschritten. Das war es dann praktisch. Da sind Sie der Oberwilli. Heinrich Lübkes Rolle im Nationalsozialismus ist bis heute teilweise opak. Er hat Zwangsarbeitseinsätze von KZ-Häftlingen geleitet und nach 1945 wies er gern darauf hin, Hitler sei kein Deutscher und nicht normal gewesen. Angesichts seiner sagenhaft zerbröselnden Reden tat man ihm vermutlich zumeist Unrecht. Er litt unter Zerebralsklerose. Etliche Aussprüche, liebe Neger, equal goes it loose, sind Erfindungen von Spiegelredakteuren. Zugutehalten kann man ihm sein Engagement für die Dritte Welt. Wir können aber in unseren eigenen Anliegen nur dann auf Hilfe von außen rechnen, wenn auch wir der ungeheuren Not außerhalb unserer Grenzen, besonders in den Entwicklungsländern, aus menschlicher und christlicher Verpflichtung nach besten Kräften zu steuern suchen. Wir müssen deshalb unseren Idealismus sowie unseren Wiedergutmachungs- und Hilfswillen den übrigen Völkern durch eindrucksvolle Leistungen glaubhaft machen. Die Bekämpfung des Hungers in der Welt ist dabei aus politischen und menschlichen Gründen das vordringlichste Problem. Warum Theodor W. Adorno, Theodor Heuss in seinem Nachruf als inkommensurable, wahrhaft unprätentiöse Person, in der verwirklichte Freiheit aufgeschienen sei, würdigte, bleibt ein Rätsel. Heuss hielt die Bücherverbrennung für nicht zu tragisch, bediente sich des Nazi-Vokabulars von den Ostjuden, verachtete das entwurzelte jüdische Literatentum, nannte späterhin den 8. Mai einen der furchtbarsten Tage der deutschen Geschichte und pflegte einen ganz eigenen, verklebten Jargon der Eigentlichkeit. Hier wurde in einer Zeit, da die Ehrlosigkeit und der kleine, feige und darum brutale Machtsinn den deutschen Namen besudelt und verschmiert hatte, der reine Wille sichtbar, im Wissen um die Gefährdung des eigenen Lebens, den Staat der mörderischen Bosheit zu entreißen und, wenn es erreichbar, das Vaterland vor der Vernichtung zu retten. Sämtliche Bundespräsidenten, auch den alles andere als untadeligen Richard von Weizsäcker, der am 8. Mai 1985 coram publico Rudolf Hess begnadigt hätte, hätte ihm das sein Pressesprecher Friedbert Pflüger nicht ausgeredet, überragt Gustav Heinemann weit. Ob seiner spröden Dignität, seiner anti-wilhelminisch-anti-autoritären Gesinnung, seiner Liberalität, seines Sinns für die realen Grundlagen der Geschichte. Ich liebe nicht den Staat, sondern ich liebe meine Frau. Ich sehe als erstes die Verpflichtung, dem Frieden zu dienen. Nicht der Krieg ist der Ernstfall, in dem der Mann sich zu bewähren habe, wie meine Generation in der kaiserlichen Zeit auf den Schulbänken lernte, sondern der Frieden ist der Ernstfall, in dem wir alle uns zu bewähren haben. Hinter dem Frieden gibt es keine Existenz mehr. Meine Damen und Herren, wir stehen erst im Anfang. der ersten wirklich freiheitlichen Periode unserer Geschichte. Ich habe es immer wieder betont und ich wiederhole es auch hier, dass ich für die Unruhe der jungen Generation großes Verständnis habe und diese Unruhe für heilsam erachte. Die Zeichen unserer Zeit stehen auf Reform. Viele sagen, sie stehen unter dem Zeichen einer Revolutionsnotwendigkeit. Wer die Macht im Staate hat, wer die Klinke der Gesetzgebung zu fassen vermochte, der gestaltet die Rechtsordnung. Und er tut es nur zu oft im Interesse des ökonomischen Vorteils seiner politischen Gruppe oder seiner Klasse oder zur Durchführung seiner Weltverbesserungsideen. Einer demokratischen Gesellschaft, meine Herren, so meine ich, steht es schlecht zu Gesicht, wenn sie auch heute noch in aufständischen Bauern nichts anderes als meuternde Rotten sieht, die von der Obrigkeit schnell gezähmt und in die Schranken verwiesen wurden. So haben ja die Sieger die Geschichte geschrieben. Und immer schreiben die Sieger die Geschichte so, dass der Unterlegene überhaupt nicht zur rechten Darstellung kommt. Es ist Zeit, meine ich, dass ein freiheitlich, demokratisches Deutschland unsere Geschichte bis in die Schulbücher hinein anders schreibt. Und in unseren gebenedeiten Zeiten? Ist ein Apostel mit dem Denken der 50er, wie Albrecht Müller in seiner Streitschrift »Der falsche Präsident« betont, Bundespräsident. Ein Mann, dessen Begriff von Freiheit so leer ist wie ein virtuelles Vakuum oder allenfalls die Freiheit meint, sich kujonieren zu lassen. Ein Seelsorger, von dem bis dato kein einziges deutliches Wort zu Edward Snowdens Enthüllungen und zur flächendeckenden Überwachung der Bürger überliefert ist, ein Zurechtbastler in eigener Sache. Oskar Lafontaine wurde nie widersprochen. Wir haben ja auch Erfahrungen gehabt mit der DDR und wir haben von unserer Seite her das Geschehen genau verfolgt. Wir haben uns teilweise auseinandergesetzt, auch mit Bürgerrechtlern. Nur Gauck ist da nie dabei gewesen. Also Gauck war auch kein Bürgerrechtler. Wenn er sich heute feiern lässt, dann muss man ihm schlichten einfach sagen, er ist auf den Zug aufgesprungen. Es thront ein Mann im Schloss Bellevue, der ungeachtet der traditionell gebotenen parteipolitischen Neutralität seines Amtes glaubt, sich in die Bildung einer Landesregierung einmischen zu können, sofern ein Linker, der Christ Bodo Ramelow, Ministerpräsident werden soll. Ist die Partei, die dann den Ministerpräsidenten stellen wird, tatsächlich schon so weit weg von den Vorstellungen, die die SED einst hatte bei der Unterdrückung der Menschen hier, dass wir ihr voll vertrauen können? Da sitzt ein wohlalimentierter Feiertagsredner, entspannt beim Tee an der Spree, der den ehemaligen Spaßkanzler Gerhard Schröder für dessen Mut im Zuge der Einführung von Hartz IV belobigt und der dem Hobby-Rassenforscher Thilo Sarrazin bescheinigt, mutig zu sein. Dieses Defizit hat nun der Thilo Sarrazin in einer zugespitzten Form aufgegriffen und ein Großteil der Bevölkerung ist ihm dankbar. Also wenn der jetzt die Tendenz hätte, eine eigene Partei zu gründen, also ich weiß ja nicht, was dann passieren wird. Die Occupy-Bewegung findet Joachim Gauck hingegen unsäglich albern. Dafür eröffnet er den Deutschen Bankentag. Ja, da lacht der Banker. Henry Ford, dem amerikanischen Industriellen, wird folgende Feststellung zugeschrieben. Es ist gut, dass die Menschen das Bank- und Geldsystem nicht verstehen, sonst hätten wir eine Revolution noch morgen früh. Und als Parade-Bürgerrechtler, der er war, weiß Joachim Gauck, dass Proteste gegen wahnsinnige Großprojekte und dass direkte Demokratie abscheulich sind. Mit der Stimme des Volkes ist es manchmal wunderbar, wenn sie solche schönen Sätze formuliert wie »Wir sind das Volk«. Ja, konnte kein Professor besser erfinden. Und manchmal wissen wir nicht genau, ob die Stimme des Volkes das ist, was uns wirklich weiterbringt. Nicht jeder im Volk hat einen ganzen Stab von Mitarbeitern hinter sich wie ein Abgeordneter in einem unserer Parlamente. SPD, FDP und die Grünen hatten im März 2012 einen Mann ins Amt gehievt, der hinterher höchstpersönlich Fußballweltmeister geworden ist. Es war und ist schon immer etwas ganz Besonderes, als Bundespräsident Weltmeister zu werden. und der ziseliert würdevoll daher zu parlieren versteht. Ich habe so gezittert und gebebt und habe gedacht, wo ist die Mannschaft, die Brasilien zu Hause 7:1 niedergemacht hat? Sein Vorvorgänger Horst Köhler hatte am 22. Mai 2010 einer schlichten, einer mörderischen Tatsache Ausdruck verliehen, nämlich, dass insgesamt wir auf dem Wege sind, doch auch in der Breite der Gesellschaft zu verstehen, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie Handelswege, zum Beispiel ganze regionale Instabilitäten zu verhindern, die mit Sicherheit dann auch auf unsere Chancen zurückschlagen, negativ durch Handel, Arbeitsplätze und Einkommen. Das ist die Realität unseres Lebens heute. Man muss auch um diesen Preis sozusagen seine am Ende Interessen wahren. Nach tagelanger, an Verlogenheit nicht mehr zu überbietender Empörung, zumal aus den Reihen der Grünen und der SPD, die Bundesrepublik ist aus wirtschaftlichen Interessen an Interventionskriegen beteiligt, nahm der Ex-Direktor des Internationalen Währungsfonds am 31. Mai sichtlich beleidigt seinen Hut. Ich bedauere diesen Rücktritt aufs Allerhärteste. Nachdem Joachim Gauck knapp 4 Jahre später, Ende Januar 2014, auf der Münchner Sicherheitskonferenz, einer lupenreinen Propagandaveranstaltung des militärisch-industriellen Komplexes, das Gleiche, ob schon verschwurbelt, verschleiernd gesagt und es zudem mit einer perfiden Wendung versehen hatte? Die Kernfrage lautet doch, hat Deutschland die neuen Gefahren und die Veränderung im Gefüge der internationalen Ordnung schon angemessen wahrgenommen? Reagiert es seinem Gewicht entsprechend? Wenn wir überzeugende Gründe dafür gefunden haben, uns zusammen mit unseren Verbündeten auch militärisch zu engagieren, sind wir dann bereit, die Risiken fair mit ihnen zu teilen? Die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen. Ich muss wohl sehen, dass es bei uns neben aufrichtigen Pazifisten jene gibt, die Deutschlands historische Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken. Nachdem er all dies zum Besten gegeben hatte, regte sich insbesondere in der SPD keinerlei Protest. Im Gegenteil. Der Bundespräsident macht einen, wie ich finde, exzellenten Job. Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren. Geübt hatten die bellizistischen Genossen, assistiert von den grünen Realos, ja seit der Regierungsübernahme im Herbst 1998. Im Frühjahr 1999 bombardierte die Bundeswehr im Zuge einer NATO-Operation Serbien. So sind seit fast einem Jahrzehnt auf dem Balkan gewaltsame Interessenkonflikte auf westlicher Seite mit einem humanitären Mantel bekleidet worden. Einschließlich der Bomben auf Belgrad. Und der Jugoslawienkrieg war völkerrechtswidrig. Und das hat der damalige Bundeskanzler Schröder inzwischen bestätigt. Allen voran Verteidigungsminister Rudolf Scharping rührte auf geradezu kriminelle Weise die Kriegspropagandatrommel und schreckte vor nichts zurück. Weder davor, eine faustdicke Fälschung wie den angeblichen Hufeisenplan der Serben als echt auszugeben, noch davor, die Öffentlichkeit mit Gräuelmärchen hinters Licht zu führen. Was geschieht jetzt im Kosovo? Wenn ich höre, dass im Norden von Pristina ein Konzentrationslager eingerichtet wird, wenn ich höre, dass man die Eltern und die Lehrer von Kindern zusammentreibt und die Lehrer vor den Augen der Kinder erschießt, wenn ich höre, dass man in Pristina die serbische Bevölkerung auffordert, ein großes S auf die Türen zu malen, damit sie bei den Säuberungen nicht betroffen sind, dann ist da etwas im Gange, wo kein zivilisierter Europäer mehr die Augen zumachen darf, außer er wollte in die Fratze der eigenen Geschichte schauen. Heinz Luckwey, zu jener Zeit Brigadegeneral und militärischer Berater der OSZE. Ich habe da nur mein Gespräch im Verteidigungsministerium nachgesucht. Das habe ich bekommen. Das war im November. Und dort hat man mir gesagt, es habe kein Operationsplan Hufeisen vorgelegen. Es gab keinen Operationsplan Hufeisen. Hier muss ich mich wirklich beherrschen, weil der Vergleich mit Auschwitz und der Situation in Kosovo eine ungeheuerliche Behauptung ist. Man muss sich als Deutscher schämen, dass deutsche Minister so etwas getan haben, denn ein normaler Mensch, ein normaler Deutscher wird vor Gericht zitiert, wenn er in einem derartigen Ausmaße Auschwitz verharmlost. Und dass ein deutscher Minister von KZs im Kosovo sprach, ist auf der gleichen Linie. Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt. Wenn sich dort Bedrohungen für unser Land, wie im Falle international organisierter Terroristen, formieren. Erklärte Rudolf Scharpings Nachfolger Peter Struck am 11. März 2004 im Bundestag. Auch die Begründung für den Afghanistan-Krieg fußte auf einer Lüge. 2009 platzte dem 2014 verstorbenen Journalisten Peter Scholl-Latour in einer Fernsehdiskussion deshalb der Kragen. Das ist die große Lüge. Also da will ich jetzt mal hier scharf werden. Es hat bisher keinen einzigen Afghanen gegeben, der ein internationales Attentat gemacht hat. Dieses Attentat war ein saudisches Attentat. Es haben nur Saudis daran teilgenommen. Die Leute sind auch nicht in Afghanistan ausgebildet worden. Die Pilotenausbildung, die ja entscheidend war, haben sie in Amerika bekommen. Was da, es ist doch alles gelogen, was dort gewesen ist. Was ist denn worum ging es denn dann? So eine Schöpfung der Amerikaner gewesen, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen. Aber dann hat ja der ganze Welt Sicherheitsrat gelogen. Ach, ja, tut er doch dauernd. Wie naiv sind Sie denn? Das ist selbstverständlich. Und ungeachtet der Tatsachen sprach obendrein jahrelang kein Verantwortlicher von Krieg. Wir haben über Jahre eine Fiktion aufrechterhalten. Wir haben die öffentliche Meinung in dem Glauben gelassen, dies ist ein Stabilisierungseinsatz. Die deutschen Soldaten bauen dort Schulen und bohren Brunnen. Räumte der ehemalige Generalinspekteur Harald Kujat ein. Rupert Scholz, einst Verteidigungsminister im Kabinett Kohl, stellte klar: Ein Soldat, der in Afghanistan sein Leben verliert, das ist ein Gefallener. Denn es geht um eine kriegerische Auseinandersetzung, in der er sein Leben hat lassen müssen. Scholz' Nachfolger Volker Rühe, ebenfalls von der CDU, inkriminierte die Janusköpfigkeit der offiziellen Verlautbarungen. Ich glaube, dass das die nächste Lebenslüge sein kann. Im Bündnis, in den Sitzungen tun wir so, als ob wir solidarisch kämpfen mit den anderen. Hier zu Hause sagen wir, regt euch nicht auf, wir machen ja Ausbildung. Und diese Doppelgesichtigkeit der deutschen Politik, die stört mich. Die Grünen aber werden, sobald sie in Berlin wieder Bundesregierung spielen dürfen, von Menschenrechten und humanitären Einsätzen salbadern. Denn es gibt keine andere Partei, so viel Kritik ich auch an allen hätte, ja, in der die Differenz zwischen dem Image und der praktischen Realität der Politik so groß ist. Feldkurat Gauck wird nur ausrufen müssen: Und dann let's do it. Und sogleich wird schallen durchs Land. Das zustimmende Lachen von Claudia. Der Schreck aller Talkshows. Rot. Zu einem geschlagenen Volk. Aber, meine Damen und Herren, der Prozentsatz derjenigen, die wirklich schuldig sind, ist so außerordentlich gering und so außerordentlich klein, dass, das möchte ich auch in diesem Zusammenhang sagen, damit der Ehre der früheren deutschen Wehrmacht kein Abbruch geschieht. 1967 schrieb Hannah Arendt in ihrem Essay »Wahrheit und Politik«, dass wir heute mit angesehenen Staatsmännern konfrontiert sind, die, wie Adenauer, jahrzehntelang offenbare Unwahrheiten zur Grundlage ihrer Politik haben machen können, wie dass die Barbarei des Nationalsozialismus nur von einem relativ kleinen Prozentsatz des deutschen Volkes akzeptiert worden sei. Schon in seiner ersten Regierungserklärung am 20. September 1949 führte Bundeskanzler Konrad Adenauer aus: Durch die Denazifizierung ist viel Unglück und viel Unheil angerichtet worden. Die wirklich Schuldigen sollen mit aller Strenge bestraft werden. Aber im Übrigen dürften wir nicht mehr zwei Klassen von Menschen in Deutschland unterscheiden. Die politisch einwandfreien und die nicht einwandfreien. Diese Unterscheidung muss baldigst verschwinden. Anschließend dankte er dem Vatikan, der an der Organisation der Flucht hoher NS-Funktionäre über die sogenannten Rattenlinien maßgeblich beteiligt gewesen war. Wir danken auch dem Vatikan und dem gegenwärtigen Papst, der nach dem Kriege der Erste war, der den Ruf nach baldiger Entlassung der deutschen Kriegsgefangenen erhob. Die Verantwortlichen für den Ersten Krieg, die Verantwortlichen für die Krise von 32, die Verantwortlichen für den Krieg, die Mitarbeiter Hitlers in den Leitungen der Wirtschaftsorgane, die Herren der großen Banken müssen aus dem deutschen Wirtschaftsleben verschwinden. Hatte Walter Ulbricht im Oktober 1945 in Leipzig gefordert. Im Dezember 1947 verlautbarte der nachmalige Ministerpräsident der DDR Otto Grote wohl: Wir müssen also im Inneren Deutschlands damit beginnen, die alten Mächte der Vergangenheit aus dem politischen Leben auszuschalten. Derlei war in den westlichen Besatzungszonen nicht zu vernehmen, ebenso wenig in der frisch gegründeten Bundesrepublik. Es sei denn, die KPD-Abgeordneten ergriffen im Bundestag zu Bonn das Wort oder der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher, ein notabene fanatischer Nationalist, schaltete sich ein. Die Besatzung hat durch ihre bloße Tatsache, ohne eine entsprechende Absicht der Besatzungsmächte, die Auseinandersetzung, die Liquidation des Dritten Reiches und seiner Nutznießer verhindert. Und an dieser Verhinderung leiden wir noch heute. Wir haben heute noch Reichtümer, die vor dem Dritten Reich angesammelt wurden, die aber der nationalsozialistischen Bewegung dazu dienten, die Macht zu ergreifen. Wir haben Reichtümer, die in der Kriegsvorbereitung und in dem Kriege gesammelt worden sind. Und diese Reichtümer haben sich je länger, je mehr in politische Macht umgesetzt. Konrad Adenauer setzte in Abstimmung mit den USA von Beginn an auf die alten Eliten in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Justiz, in der Exekutive. Niedrige Löhne und eine Arbeitsorganisation nach dem Führerprinzip, wie es in der ARD-Dokumentation »Die Lüge vom Wirtschaftswunder« heißt, sorgten für den stetigen ökonomischen Aufschwung, den es zudem nicht gegeben hätte, wäre Anfang 1953 auf der Londoner Schuldenkonferenz nicht beschlossen worden, zwei Drittel der deutschen Zahlungsverpflichtungen zu erlassen. Wir haben jetzt erst vor kurzem die NS-Vergangenheit der CDU im Saarland aufgearbeitet. Nach 1955 saßen dort Leute im Landtag, über die Hälfte NSDAP-Mitglieder, wie in allen Landtagen, was also gar nicht aufgearbeitet ist bis zum heutigen Tage. Und da saß einer, der 31 Juden zum Tode verurteilt hat, als CDU-Fraktionsvorsitzender. Konrad Adenauer beteuerte wiederholt, dass ich es verurteile, dass ehemals führende Nationalsozialisten versuchen, eine Rolle im politischen und öffentlichen Leben der Bundesrepublik zu spielen. Eine glatte Lüge. Sein engster Vertrauter zum Beispiel, Hans Globke, Chef des Kanzleramtes, war ein Exponent der, so der Rechtswissenschaftler Ingo Müller, furchtbaren Juristen des Dritten Reiches und Kommentator der Nürnberger Rassengesetze gewesen. Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Adolf Arndt, fand am 12. Juli 1950 im Bundestag die passenden Worte. Meine Damen und Herren, die Nürnberger Gesetze sind nicht irgendwelche Gesetze, über die, deren Gültigkeit oder Ungültigkeit, deren Sittlichkeit oder Unsittlichkeit man vielleicht streiten könnte. Hier handelt es sich um mit Paragraphen verübte Ächtung, um mit Paragraphen verübten Mord. Und Herr Dr. Globke hat das ganz genau gewusst. Meine Damen und Herren, wer als Jurist eine solche Tat oder Untat, wie es die Nürnberger Gesetze sind, scheinbar wissenschaftlich kommentiert, setzt sich dem Vorwurf aus, dass das, was er dort getrieben hat, kaum mit einer anderen Bezeichnung versehen werden kann als der einer juristischen Prostitution. Manche machen ja aus der Vergangenheitsbewältigung eine Art Beruf. Ja, um nicht zu sagen, ein selbstquälerisches Dauererlebnis. Ärzte Franz Josef Strauß, Adenauers gewichtigster ideologischer Rambock ein Leben lang, derweil er faschistischen und rassistischen Regimen wie in Chile und Südafrika die Ehre erwies, den Revanchismus lautstark schürte. Mit einer Einstellung zur Geschichte, die es auch anderen nicht erlaubt, die eigene Geschichte so zu verfälschen, dass die Deutschen die Bösewichter und Verbrechen des Weltgeschehens und die anderen die anspruchsberechtigten Engel sind, die von uns nur geschädigt worden sind. Und vor keiner Ungeheuerlichkeit Halt machte. Ich scheue mich auch nicht zu sagen, meine Damen und Herren, dass es wohl angebracht ist und respektvoll gewürdigt werden muss, wenn jemand, wie es damals mit großem Propagandaaufwand rund um die Welt dann gezeigt worden ist, vor einem Denkmal der Opfer des Nationalsozialismus in die Knie fällt. Nichts dagegen zu sagen. Aber aus derselben Gesinnung heraus muss der Gleiche auch bereit sein, dieselbe Huldigung und denselben Respekt vor einem Grab deutscher Soldaten zu vollziehen. Dass frühere Wehrmachtsoffiziere, Nationalsozialisten und Kriegsverbrecher in der Bundesrepublik zahllose wichtige Stellen einnahmen, unter ihnen auch einige, die in der SPD Unterschlupf gefunden hatten, war die Regel. Noch kurz vor Kriegsende hatte etwa Hans Filbinger, von 1966 bis 1978 Ministerpräsident von Baden-Württemberg, als Marinerichter Todesurteile gefällt. Zwei Monate vor seinem Rücktritt versuchte er sich am 9. Juni 1978 im Stuttgarter Landtag reinzuwaschen. Ich wollte überall dort helfen, wo irgendeine Aussicht auf Hilfe war und wo ich eine Möglichkeit zum Eingreifen hatte. So habe ich dann auch gehandelt. Das war meine Gewissensentscheidung. Ich habe Menschen das Leben gerettet. Ich habe viele Soldaten vor harter Strafe bewahrt. Und wie das in jener Zeit gar nicht anders möglich war, hat das Gefahren heraufbeschworen für mich selbst, für Leib und Leben von mir selbst. Noch schändlicher äußerte sich damals der heutige EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Günther Oettinger. War kein Nationalsozialist. Im Gegenteil, er war ein Gegner des NS-Regimes. Es gibt kein Urteil von Hans Filbinger, durch das ein Mensch sein Leben verloren hätte. Man kann doch ein auswärtiges Amt, meine Damen und Herren, nicht aufbauen, wenn man nicht wenigstens zunächst an den leitenden Stellen Leute hat, die etwas von der Geschichte von früher her verstehen. Und ich meine, wir sollten jetzt mit der Nazi-Riecherei mal Schluss machen. Das war der Ton jener Jahrzehnte. Einen späten Fürsprecher fand Adenauer in dem seit jeher einen degutanten Kommandeurshabitus kultivierenden einstigen RAF-Anwalt und nunmehrigen Bundesüberwachungsminister Otto Schily. Am ersten Tage sollte ich mich hier an die Wand stellen. An die Wand mit erhobenen Händen. Ja, ich komme nicht zu Ihnen. Sie haben das angeordnet. Dass Sie das an die Wand gestellt werden. In der Hauptverhandlung erörtert. Ich habe keine Veranlassung, eine historische Untersuchung vorzunehmen, die dem Eindruck dann Vorschub leistet, dass es hier eine Kontinuität gibt. Dann wird wieder unterstellt, als ob Bundesministerien eine nationalsozialistische Vergangenheit hätten. hat den Wunsch, eine Amnestie als eine einmalige Sondermaßnahme durchzuführen, die einen Schlussstrich unter die Vergangenheit mit ihrer Not, ihrer Verworrenheit, ihrer aus dem Krieg und der Nachkriegszeit geborenen Verwilderung ziehen soll. Die Aussprache am 10. März 1965 über die Verjährung von im Nationalsozialismus begangenen Morden zählt zu den bedeutendsten Debatten in der Geschichte der Republik. Als befände er sich auf Bertolt Brechts Kongress der Weißwäscher, wischte Rainer Barzel von der CDU die Verbrechen von Millionen beiseite, indem er einem einzigen Mann, dem allmächtigen Verführer Adolf Hitler, die Verantwortung zuschob. Die CDU-CSU kann über diese Fragen, auch über diese Fragen, sehr freimütig und unvoreingenommen sprechen, denn sie begann aus Liebe zu einem geschlagenen Volk da, wo Hitler endete, und mit dem, was er hinterließ. Dieser Mann trägt große Schuld, auch vor dem deutschen Volk. Und gerade vor denen, deren vaterländische Gesinnung und deren Idealismus er missbrauchte. Dieses deutsche Volk ist nicht kollektiv schuldig geworden. Wir sagen das nun seit 20 Jahren und wir werden das weiter tun. Wir haben uns immer zu diesem Volk, zu seiner ganzen Geschichte bekannt, wie auch zur Ehre des deutschen Soldaten. Auch das werden wir weiter tun. Kaum weniger schäbig argumentierte Fritz Erler von der SPD. Wer Hass zu säen unternimmt gegen das deutsche Volk, der verfällt damit einem umgekehrten Rassismus. Der bereitet damit den Lehren Hitlers einen späten nachträglichen Triumph, den man ihnen nicht zubilligen sollte. Wer ein Volk ständig als schwarzes Schaf behandelt, der kann damit gefährliche Reaktionen heraufbeschwören. Es waren der CDU-Abgeordnete Ernst Bender und Adolf Arndt, die der Wahrheit und der Moral zum Ausdruck verhalfen und den Opfern ihre Stimme liehen. Für die Antragsteller steht über allen Erwägungen juristischer Art, steht ganz einfach die Erwägung, dass das Rechtsgefühl eines Volkes in unerträglicher Weise korrumpiert werden müsste, wenn Morde ungesühnt bleiben müssten, obwohl sie gesühnt werden können. Es gibt Stimmen, auch von mir sehr geachteten Kollegen meiner eigenen Fraktion, und ich spreche das mit sehr großem Zögern an, die Begriffe der Gnade und der Vergebung in die Diskussion einbringen. Nun, dazu zunächst einmal sind nur die Opfer legitimiert. Wir, glaube ich, nicht. Meine Damen und Herren, Ehre der Nation. Hier ist für mich einer der letzten Gründe, warum ich meine, dass wir hier die Verjährung verlängern bzw. aufheben müssten. Der Kollege Dehler sagt, der Staat, ja, meine Damen und Herren, der Staat ist ein Abstraktum. Und dahinter sollte man sich nicht verbergen. Es sind Menschen gewesen, die als Staat damals handelten und die heute handeln. Ich weiß mich mit in der Schuld. Denn sehen Sie, ich bin nicht auf die Straße gegangen und habe geschrien, als ich sah, dass die Juden aus unserer Mitte lastkraftwagenweise abtransportiert wurden. Ich habe mir nicht den gelben Stern umgemacht und gesagt, ich auch. Es hat eine Ausnahme gegeben, das waren die Frauen von Berlin. Die Frauen, die nicht jüdischen Frauen der jüdischen Männer, die bei einer Aktion in die Staatspolizeileitstelle Große Hamburger Straße gebracht wurden, wo am nächsten Morgen spontan und unverabredet alle diese Frauen erschienen. In solcher Zahl, sie wussten gar nicht, was sie wollten, ob sie mitreisen sollten oder ob sie bitten sollten. In so großer Zahl, dass diese Frauen von Berlin ihre Männer tatsächlich herausgebracht haben. Aber ich weiß mich mit in der Schuld. Ich kann nicht sagen, dass ich genug getan hätte. Und ich weiß nicht, wer das von sich sagen will. Was haben wir zu tun? Wir haben nicht nur die Frage zu stellen, dass der Gerechtigkeit wegen, wie wir uns berufen, die überführten Mörder abgeurteilt werden sollen, sondern wir haben ja auch den Opfern Recht zuteil werden zu lassen. Schon alleine durch den richterlichen Ausspruch, dass das hier ein Mord war. Schon dieser Ausspruch ist ein Tropfen, ein winziger Tropfen Gerechtigkeit, der doch zu erwarten ist zur Ehre aller derer, die in unbekannten Massengräbern liegen, draußen in der Welt. Es geht darum, dass wir gegenüber dem Gebirge an Schuld und Unheil, das hinter uns liegt, wir nicht den Rücken kehren, sondern dass wir uns als das zusammenfinden, was wir sein sollen. Kleine, demütige Kerne, Kerne der Gerechtigkeit, nicht mehr. Ich danke Ihnen. Damals, im März 1965, hatte Konrad Adenauer, der 1,5 Jahre zuvor auf innerparteilichen Druck seinen Stuhl hatte räumen müssen, sein Werk längst vollbracht. Ihm, der einem Wort Adolf Arndts zufolge eine Monarchie ohne Konstitution errichtet hatte, waren demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze durch und durch gleichgültig. Der stets auf monetäre Vorteile bedachte industriellen Günstling, der laut dem Historiker Henning Köhler das Kunststück fertiggebracht hatte, das Dritte Reich als Eigentümer einer Villa zu beginnen, nach dessen Untergang jedoch deren zwei zu besitzen. Wahrlich ein rheinischer Phönix ganz eigener Art. Dieser Phönix hatte mit Hilfe seines Kölner Bankierspezies Robert Pferdmenges und unter Rückgriff auf Nazi-Gelder die ersten schwarzen Konten der CDU in Liechtenstein und in der Schweiz angelegt. Die Gelder waren, wie es in einer Arte-Dokumentation heißt, Adenauers finanzielle Waffe gegen die Sozialisten. Er hatte das System der illegalen Parteienfinanzierung geschaffen, das Franz Josef Strauß dann weiter ausbaute. Und er hatte von Hans Globke ein Spitzelnetzwerk installieren lassen, mit dem Parteifreunde, Ministerien und Zeitungsredaktionen überwacht wurden. Ich würde den Ausdruck Menschenverächter nicht gebrauchen, aber natürlich, dass man die Schwächen der Menschen, mit denen sind wir nun einmal behaftet, dass man die Schwächen der Menschen als Kalkül bei allen Überlegungen einschaltet, das ist wohl klar. Er setzte innerparteiliche Konkurrenten matt, indem er zu Mitteln Zuflucht suchte, die auch vor der Lüge, der persönlichen Diffamierung nicht Halt machten, ist in Wilhelm von Sternburgs Biografie Adenauer eine deutsche Legende zu lesen. Und er setzte die Wiederbewaffnung durch. Lange bevor von ihr überhaupt die Rede war. Lassen Sie mich aber zunächst etwas sagen zu den offenen Briefen einiger deutschen Stellen. Wenn in diesen Briefen die Behauptung aufgestellt wird, dass unter meiner Autorität die Wiederaufrüstung Deutschlands allenthalben mit Hochdruck anlaufe, so kann ich darauf nur erklären, dass diese Behauptung frei erfunden ist. War sie nicht. Bereits im Mai 1950 bildete Adenauer unter strengster Geheimhaltung die Zentrale für Heimatdienst, in der sich ehemalige Wehrmachtsoffiziere versammelten, die schließlich im Oktober des Jahres im Kloster Himmeroth die Remilitarisierung der Bundesrepublik detailliert planten. 1968 erinnerte sich Gustav Heinemann. Es kam natürlich hinzu, dass Dr. Adenauer diese westdeutsche Aufrüstung dem damaligen amerikanischen Hochkommissar anbot, ehe das überhaupt in der Bundesregierung durchdiskutiert war und ehe darüber überhaupt ein Beschluss herbeigeführt war. Das ist ja auch eine Art gewesen. Dr. Adenauer pflegte gerne, einstimmige Beschlüsse zu fassen. Das heißt, er fasste den Beschluss ganz allein und andere sollten dann zustimmen. Also auch rein von der Methode her war mir das unerträglich. Adenauer hat für die Wiederaufstellung von Streitkräften mit teils gloriosen Formulierungen getrommelt. Etwa mit dieser aus dem November 1950. Wenn wir uns auch nicht anbieten, so dürfen wir es aber auch nicht zulassen, dass durch Reden unverantwortlicher Stellen die Stellung einer Frage an uns verhindert wird. Und am 20. Oktober 1950, Auf dem ersten Bundesparteitag der CDU in Goslar wagte er es sogar, den Nationalsozialismus in Anbetracht der DDR als vergleichsweise harmlose geschichtliche Episode darzustellen. Man spricht nicht vom Kommunismus. Man hält bei uns die kommunistische Partei absichtlich klein, um braven Bürgern keine Angst zu machen. Man spricht von Frieden, von nationaler Front, von der Einheit Deutschlands. Ich wollte, meine Freunde, die Bewohner der Ostzone könnten einmal uns offen schildern, wie es bei ihnen aussieht. Unsere Leute würden hören und sehen, dass der Druck, den der Nationalsozialismus durch Gestapo, durch Konzentrationsläger ausgeübt hat, mäßig war gegenüber dem, was jetzt in der Ostzone geschieht. Der Antikommunismus, ein antisemitisches Verschwörungsnarrativ, das seine Ursprünge Mitte des 19. Jahrhunderts in Preußen hat, war und ist eine Art Staatsideologie der Bundesrepublik. Der Antikommunismus als innenpolitische Waffe trug nach 1945 nicht unwesentlich dazu bei, die faschistische Vergangenheit schnell zu verdrängen, schreibt Wilhelm von Sternburg. Der Historiker Wolfgang Wippermann: Die antikommunistische Propaganda der frühen Bundesrepublik glich der nationalsozialistischen um ein Haar und ist zum Teil auch von den gleichen Personen durchgeführt worden, die ihr antikommunistisches Handwerk bei Joseph Goebbels und anderen nationalsozialistischen Propagandisten gelernt hatten. Am 1. Mai 1961, 3,5 Monate vor dem mit dem US-Präsidenten John F. Kennedy wohlgemerkt abgesprochenen Beginn des Mauerbaus: Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Es ist bei der Durchführung all unserer Maßnahmen weit, weit weniger passiert als bei einer durchschnittlichen Rock'n'Roll-Veranstaltung im Westberliner Sportpalast. Am Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse 1961 also krähte Willy Brandt, nicht weniger infam als Adenauer: Wir warnen die Gauleiter drüben! Überspannt den Bogen nicht! Dass sich an eine solche geschichtsverfälschende Gleichsetzung von Sozialismus und Nationalsozialismus in den rigiden politischen Auseinandersetzungen der 70er und der frühen 80er Jahre niemand erinnerte, verwundert nicht wenig. Als nämlich in den Unionsparteien eben diese Gleichsetzung zum Mittel des politischen Kampfes erkoren wurde. Und in unserer Position ist Faschismus, Nationalsozialismus, Marxismus und Kommunismus nichts anderes als eine verfeindete Verwandtschaft derselben Familie, als dieselben giftigen Sumpfpflanzen ein und desselben ungeistigen Nährbodens. Und Sozialisten, besonders solche, die zum Marxismus tendieren, haben genauso ein autoritäres Denken, wie es manche Rechtsradikale haben. Beide haben sie dieselbe Kappe. Ob die kollektivistische Gleichschaltung die Farbe braun oder rot trägt, die Kappen sind verschieden, die Geister sind die gleichen. Und aus dieser Erkenntnis ließ sich noch manches mehr ableiten, wogegen sich die SPD mühsam zu wehren versuchte. Freibier statt Sozialismus. Übrigens noch ein Wort zum Gegner. Von dem darf man sich nicht irre machen lassen. Wenn man dem seine Speisekarte anguckt, als Vorspeise altbackene Grußworte mit brühwarmem Eigenlob, als Hauptgang geben sie dann angeschnittene Probleme mit Phrasensoße, echte Anliegen nach Sonntagsrednerart, unausgegorenes mit eingelegten Widersprüchen. Zum Dessert haben Sie Käse mit Allgemeinplätzchen, viel kalten Kaffee. Und dann stehen auf der Weinkarte Mainzer Langweiler, ein Sonthofener Miesling sowie ein echter Biedenknöpfer Schwätzerling. Wer mit dieser Lügenalternative Freiheit oder Sozialismus Treibjagd machen und gewinnen möchte, der versündigt sich. Wir begrüßen Sie im Wahlschuh der CSU. Kommt Ihr Teil, den ich mir ungefähr so vorstelle, nachdem der Psychologe sagt, hier die Fälle davongeschwommen, genau in dieser Situation befindet sich die SPD. Genau in dieser Situation befindet sich Helmut Schmidt und die SPD. Dabei ist festzustellen, dass die SPD mit ihren Methoden nahezu übereinstimmend mit Kommunisten aller Schattierungen, Politchaoten und sonstigen Feinden unseres Landes zusammenarbeitet. Ich unterstelle Ihnen keinen Faschismus, Herr Kohl. Ihnen nicht, Herrn Carstens nicht. Aber ich unterstelle Ihnen jene deutschnationale Gesinnung, wie sie von Alfred Hugenberg zur Zeit von Harzburg und in Harzburg vorgeführt worden ist mit dem Schlagwort, man muss für die Freiheit kämpfen und gegen die Sozialdemokraten. Sie haben dieses Harzburger Schlagwort übernommen. Wenn jemand den Wahlkampf verbittert hat, dann Sie mit Ihrer unverschämten Beleidigung, die Sozialisten seien Gegner der Freiheit. Sie sind die Verteidiger der Freiheit und die Sozialisten, die muss man bekämpfen, denn unter ihnen geht die Freiheit zum Teufel. Es haben Sozialdemokraten für die Freiheit gekämpft, Herr Kohl. Da gingen Sie noch zur Schule, da ging ich noch zur Schule. Es haben welche für Freiheit und Sozialismus gekämpft und sind ins KZ gegangen oder mussten emigrieren oder sind umgebracht worden. Diese verlogene Parole, es ginge entweder um Freiheit oder um Sozialismus, abgebildet auf dieser Parole Hammer und Sichel als Zeichen der Kommunisten. Die Verlogenheit, Kommunisten und Sozialdemokraten in einen Topf zu werfen in Deutschland, die fällt auf Sie zurück. Und Sie haben Ihre Freiheit oder Sozialismus, Freiheit statt Sozialismus begonnen, im Gefolge des Herrn Abgeordneten Strauß und seiner Sonthofener Rede. 20 Jahre zuvor, im Herbst 1956, hatte Franz Josef Strauß das Amt des Verteidigungsministers übernommen und den Aufbau der Streitkräfte forciert. Der mehrjährige politische Widerstand gegen die Wiederbewaffnung war erfolglos gewesen, sei es beispielsweise in Form einer eigentümlichen Rede des Luftwaffengenerals AD Karl Henschel 1951 auf einem Friedenskongress in Essen. Der ehemalige deutsche Soldat hat alles dran zu setzen, und das ist seine Ehre, nämlich das Verbrechen eines neuen Krieges zu verhindern. Ich fahre es vor diesem hohen Forum ganz offen auszusprechen. Ein neuer Weltkrieg ist ein Wahnsinn, der nur schizophrenen Gehirnen entspringen kann. Die Menschen der Welt sind mehrmals durch ein Meer von Blut und Tränen gegangen. Genug der Leiden und der Trauer. Genug der Zerstörungen und Verwüstungen, genug der Morde und verbrannten Erden und der niedergewalzten Städte und Dörfer. Das ist die Forderung dieser Zeit. Die Völker müssen das Recht haben, von sich aus abzustimmen, ob sie den Frieden oder ob sie den Untergang haben wollen. Oder sei es in Form des besonnenen Auftretens von Gustav Heinemann am 29. Januar 1955 in der Frankfurter Paulskirche. Was uns am meisten an solcher Bereitschaft zweifeln lässt, ist die Überhöhung der Kanzlerpolitik zu einer Politik der christlichen Einheitsfront. Sieht man denn wirklich nicht, dass die dominierende Weltanschauung unter uns aus den drei Sätzen besteht: viel verdienen, Soldaten, die das verteidigen, und Kirchen, die beides segnen? Adenauers Kettenhund schickte sich indessen an, Skandale regelrecht anzuhäufen. Ob die CSU wohl heute daran erinnert in ihren Reden, dass der Strauß rechtswidrig Journalisten im In- und Ausland ins Gefängnis gebracht hat, weil ihm deren Berichte nicht gepasst haben? Oder ob sie daran erinnern, dass er die Bundeswehr mit Atomwaffen ausrüsten wollte? Oder an die Affären über die Rüstungsaufträge? Oder es gibt noch ein paar schönere Affären in New York, wie man seinen Geldbeutel verlieren kann durch zu intensiven Kontakt mit käuflichem Gewerbe. Die Liste wäre beliebig verlängerbar. Und wenn er das will, dass über die Affären geredet wird, dann können wir auch die Fibak-Skandale wieder ausgraben und den Onkel Alois. Der Westen und andere auch sind froh, dass an der Spitze der Bundeswehr nicht ein Mann steht wie der, der da schon mal stand, der einzige deutsche Minister, der aus dem Amt gejagt wurde, weil er das deutsche Parlament belogen hatte. Und zwar nach Strich und Faden und in Absprache mit Adenauer. In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 1962 hatte Strauß den Spiegelredakteur Konrad Ahlers, der in Spanien im Urlaub weilte, von der frankistischen Polizei verhaften lassen. Kurz zuvor waren der Herausgeber Rudolf Augstein und weitere Redakteure in Gewahrsam genommen worden. Ihnen wurde aufgrund eines Artikels über die mangelhafte Ausstattung der Bundeswehr Landesverrat zur Last gelegt. 10 Tage später, in der ersten von 3 Fragestunden im Bundestag, demonstrierte Kanzler Adenauer, was er von der Pressefreiheit hielt. Sehen Sie, in der Person Augstein sind 2 Komplexe drin. Auf der einmal, ja, warten Sie doch mal ab, meine Herren. Auf der einen Seite verdient er am Landesverrat. Und das finde ich einfach gemein. Und zweitens, meine Damen und Herren, verdient er an allgemeiner Hetze auch gegen die Koalitionsparteien. Und das gefällt Ihnen. Würden Sie nicht beschreiben können. Und nun, weil der nun zufällig in Malaga war, ich habe eben gehört, dass auch die Rede vom Tanger gewesen ist. Und holen Sie bitte mal einen aus Tanger raus. Ich wüsste nicht, wie wir das machen sollen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn der Herr Ahlers in Deutschland gewesen wäre und er wäre dann verhaftet worden, könnte kein Mensch was dagegen sagen. Nun war er zufällig in Spanien und da hat ihn dasselbe Missgeschick getroffen. Im National Press Club in Washington legte Adenauer nach. Ich war schmerzlich davon berührt, dass man in den Vereinigten Staaten davon gesprochen hat, das sei ein Gestapo-Geist oder Gott weiß was. Meine Herren, es ist wirklich eine sehr große Unkenntnis, die daraus spricht, wie sehr die Pressefreiheit bei uns beachtet wird. Können Sie daraus sehen, dass man dem verhafteten Herrn Augstein während der Haft im Untersuchungsgefängnis gestattet hat, Artikel zu schreiben gegen den Verteidigungsminister Strauß. Ich meine, das ist doch eine sehr großzügige Pressefreiheit. Am 9. November konnte sich Strauß vor der parlamentarischen Befragung nicht länger drücken und stritt schlichtweg alles ab. Ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die in der Nacht bereits im Rundfunk mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun. Ein gutes Jahr danach, am 9. Januar 1964, versuchte sich Strauß im Bundestag zu rehabilitieren, nun als Volkswirtschaftler, durch seine sagenumwobene Put-Put-Rede. Deshalb beginnt es nicht beim Input zum Output, sondern hier geht's zurück vom Output zum Input. Und im selben Jahr bewies er, was Einsicht ist. Das ganze Gerede von einem Racheakt gegen den Spiegel oder von einer illegalen Handlungsweise ist absolut unwahr. Also je größer die Lüge war, desto besser kam er an, hatte ich das Gefühl. Mag Franz Josef Strauß in der CSU zumindest bei Großveranstaltungen wie dem politischen Aschermittwoch bis auf den heutigen Tag verehrt werden. Hier war Franz Josef zu Hause. Hier war seine Familie. Und hier ist auch heute sozusagen die Nachfolge-CSU-Familie. Und deswegen, wir grüßen dich logischerweise im Himmel. Wir grüßen dich ganz herzlich aus der Stadt, wo du immer so begeistert uns die Zukunft erklärt hast. Und mag der eine oder andere in der Union das eine oder andere Versatzstück aus Straußens rhetorischem Arsenal hier und da noch verwenden, etwa der CDU-Generalsekretär Peter Tauber? Ich möchte gern zurückkommen auf die Zwischenrufe. Ausweislich des Protokolls hat der Kollege Peter Tauber gesagt, ihr seid doch die rot lackierten Faschisten. Herr Tauber, dafür erteile ich Ihnen eine Rüge und mache im Übrigen deutlich, dass Vergleiche mit dem Nationalsozialismus hier im Hause nichts zu suchen haben. Oder der mit einem tschechischen Discount-Doktortitel geschmückte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Diese giftige Mischung aus R2G ist von der SPD von langer Hand geplant und die Grünen sind da im Windschatten mitgegangen. Damit wird mit Ramelow ein Top-Agent der SED-Connection und der Ex-Stasi-Connection der Linkspartei zum Ministerpräsident gewählt. Das ist ein fatales Signal im wiedervereinigten Deutschland. Das Bild von Strauß' Lebensbilanz ist gleichwohl alles andere als makellos. Wilhelm Schlötterer, ehemaliger Ministerialrat im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und CSU-Mitglied, resümiert: Er hat alle getäuscht, alle betrogen, sich allen gegenüber falsch dargestellt. Und der CSU-Funktionär Thomas Goppel gab im Dezember 2014 zu Protokoll: Wir haben alle miteinander festgestellt, dass es ein glücklicher Umstand war, dass das Schicksal eingegriffen hat im Jahre 1988 beim Franz Josef. Weil wir wussten, wir werden mit diesem Kraftpaket nicht fertig. Und wir haben niemanden da, der dieses Kraftpaket aufhält. Die Milch macht's. Die Märkte sind du und ich. Es geht uns ja nicht in erster Linie darum, an einer Regierung beteiligt zu sein. Wir alle sind der Markt. Wir werden diese Demokratie vor einer Verschleierung wesentlicher Tatsachen ebenso bewahren wie vor Machtanmaßung und Machtmissbrauch. Es ist zugleich aber auch ein mitfühlender Liberalismus. Wer hat es gemacht? Wir haben es gemacht! Man nehme einen Parteivorsitzenden und Außenminister, sein Name sei Hans-Dietrich Genscher, und der breche am 1. Oktober 1982 endgültig seine Zusage vom Oktober 1980, die sozialliberale Koalition 4 Jahre fortzusetzen, auf das Kanzler Helmut Schmidt ausgenockt und Helmut Kohl gekrönt werde. Kann man es insbesondere eigentlich unseren jüngeren Mitbürgern verdenken, die von Politikern Charakter, Geradlinigkeit, Glaubwürdigkeit verlangen, wenn sie sich angewidert abwenden? Die Herren Genscher und Graf Lambsdorff mit ihrer Gefolgschaft versündigen sich vor allem an der jungen Generation, indem sie statt Ehrlichkeit Manipulation erlebbar machen. Sie sind bitter darüber, voraufgegangene Erklärungen nachträglich als Täuschung bewerten zu müssen. Wenn die Bürger nicht an die ehrlichen Absichten der an der Spitze des Staates handelnden Personen glauben können, dann wird es den Bürgern sehr schwer gemacht, überhaupt an die Demokratie zu glauben. Zur Not lasse man Abweichler, eine von ihnen sei Hildegard Hambrücher, vom Generalsekretär der Christlichen Union Heiner Geißler in übelster Manier niederkartätschen. Sie beschädigen quasi die moralisch-sittliche Integrität von Machtwechseln. Und darauf, ja, ich sehe das so, es tut mir leid, Sie sehen es anders und haben es auch gesagt, ich meine, dass darauf kein Segen liegen kann. Was ich hier gehört habe, an Appellen, an Ressentiments, an Emotionen, kann ich teilweise nur verstehen als einen Anschlag auf unsere Verfassung. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Und siehe da, vorbereitet von langer Hand. Dass sie hinter meinem Rücken miteinander redeten, das war eindeutig. Dass eine Reihe der wesentlichen Repräsentanten des Bundesverbands der deutschen Industrie sich dann trafen mit einigen aus der FDP und sich einig waren, dass es eine Koalition CDU-CSU-FDP geben müsse. Und siehe da, es war sehr gut. Denn die Macht, notierte der letzte Regierungssprecher des Kabinetts Schmidt, Klaus Bölling, ist die Herrlichkeit. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Angriffe linker Giftnickel, es sei hier Ludwig Stiegler aus der Oberpfalz, lasse man an sich abperlen. Da kann er sich nicht hinstellen und sagen, die Weidner Bürger, die dastehen, das seien welche von denen es zu viel in diesem Lande gäbe, die ihren Unterhalt nicht verdienen könnten, das seien asoziale Typen. Da braucht er sich nicht zu wundern, wenn andere ihm die gebührende Antwort geben. Die Vorrechte des Adels sind in Bayern abgeschafft nach der Verfassung. Und sagte auch der Kanzler im Ruhestand Kohl über den damaligen Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff, der war immer in großem Umfang unterwegs im Geldtransport, für die Masse der Bevölkerung tat er gar nichts, sondern nur für die Banken. Man bleibe seinen Grundsätzen treu und man nehme im Jahre des Herrn 2001 einen neuen FDP-Bundesvorsitzenden. Auf jedem Schiff, das dampft und segelt, gibt's einen, der die Sache regelt, und das bin ich. Hier steht die Freiheitsstatue dieser Republik. Und der, jetzt sei er Außenminister außerdem. Vor 100 Tagen ist eben ein Esel Bundesaußenminister geworden. Schreibe im Februar 2010 in die Zeitung hinein: Wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspricht, lädt zu spätrömischer Dekadenz ein. Und er, welcher sei ein Hobbyhistoriker ohne Anflug von Ahnung, fahre unermüdlich fort, dekadent hohe Hartz-IV-Sätze zu geißeln und seine Stimme zu erheben. Man muss in Deutschland sagen dürfen, dass derjenige, der arbeitet, mehr haben muss als derjenige, der nicht arbeitet. Sonst funktioniert kein Sozialstaat, alles andere ist Sozialismus. Wir schützen die Schwachen vor den Starken, damit niemand untergebuttert wird. Aber wir schützen die Schwachen auch vor den Faulen. Denn alles, was die kriegen, werden wir den Schwachen vorenthalten müssen. Und es muss eine Partei noch in Deutschland geben, die soziale Gerechtigkeit ernst nimmt. Dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, lese ich heute und gestern, das sei ja alles rechtsradikal, was ich vertreten würde. Ich würde im braunen Sumpf fischen. Man muss schon wirklich linksextrem in der Birne sein, wenn Leistungsgerechtigkeit als rechtsradikal gilt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und er wimmere überdies, es scheine in Deutschland nur noch Bezieher von Steuergeld zu geben. Und seien dies womöglich die Banker, sage er nicht. Und er sage jedoch sogleich: Was ist das für ein dekadentes Staatsverständnis, dass Steuererleichterungen für den Normalbürger ein Geschenk des Staates sind? Der Steuerzahler schenkt dem Staat etwas Geld und nicht umgekehrt. Ich will nicht leben in einer Gesellschaft, die nur noch aus Reich besteht und nur noch aus Arm. Das ist die sozialste Steuerpolitik, die in Deutschland je zur Abstimmung gestellt wurde. Viel sozialer als jede rote Fahne am 1. Mai. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Und er reise tüchtig und er nehme neben seinem Lebensgefährten auf Staatskosten FDP-Spender aus der Wirtschaft mit, bevorzugt Hoteliers, der seiner Partei jüngst Steuerrabatte apportiert hatte. Und er spreche hier auf Deutsch: Die für 2012 geplante Konferenz zur Einrichtung einer Zone von Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten ist eine große Chance für Frieden und Sicherheit in dieser Region. Und da auf Englisch: I hate this word austerity, because it has a totally different meaning in English if you use austerity or if you use it in German like Austerität. It has very bad and brutal vibrations if you use it in English, and it sounds more elegant if you use it in Austerität. In German it is more discipline. Und man nehme einen weiteren FDP-Bundesvorsitzenden, der zugleich Bundeswirtschaftsminister sei, Philipp Rösler heiße, oft zum Scherzen neige. Das stimmt, wir streiten uns gelegentlich im Kabinett. Der Röttgen mit dem Brüderle. Die Merkel, Angela mit dem Guido. Ein bisschen ist das manchmal wie Zickterror. Wir werden jetzt in den nächsten 3 Jahren das machen, was wir in den letzten 10 Monaten als Bundesregierung gemacht haben. Nämlich nichts. und der den Jahreswirtschafts- sowie den Armuts- und Reichtumsbericht zurechtzupfe. Die Privatvermögen in Deutschland sind sehr ungleich verteilt, gestrichen. Einkommensspreizung verletzt das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung und kann den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden. Gestrichen. Von der Debatte bleibt der Eindruck, die FDP will beschönigen. Da steht jetzt zumindest der FDP-Chef nicht so schön da. Nochmals, das ist Wahlkampfgetöse und schlichtweg Quatsch. Wir haben gemeinsam uns auf die Formulierung verständigt und die Wirklichkeit wird durch diesen Bericht abgebildet und die zeigt, Deutschland ging es noch nie so gut wie heute. Man gedenke der Worte von Angela Merkel aus dem Jahre 2005. Und ein Blick in den Armutsbericht zeigt, die Kluft zwischen Arm und Reich ist größer geworden. Den Mittelschichten dieses Landes geht es schlechter. Das Klima ist sozial kälter. Nein, man erinnere sich an die Worte des hernach legendären FDP-Versorgungsministers Dirk Niebel aus dem Jahre 2008. Es ist offenkundig, dass diese Statistik nicht das wahre Ausmaß der Unterbeschäftigung in Deutschland zeigt. Das heißt also, hier wird Schönfärberei betrieben. Ob das Selbstbetrug oder Betrug der Bürger ist, das lasse ich jeden selbst entscheiden. Nein, man nehme zum Beschlusse einen Freund des Weines. Er höre auf den Namen Brüderle Rainer und lasse ihn reden. Es wird pfeffrig sein, gesalzen und scharf, würzig und kantig wie ein Schweizer Kräuterbonbon. Wir werden weitere Steigerung des Wachstumspfads hinkriegen. Wir haben es wenigstens versucht, für unsere Überzeugung einzudrehen und gehören nicht zu den A-Klassen. Wegduckern, Warmduschern, vorwärts einparkern. Wer hat's gemacht? Wir haben's gemacht. Demografischer Wandel. Er spricht öffentlich von den FDP-Pissern. Ich bin erschüttert, welch ein verklemmter politischer Spanner. Was für ein Gesocks durch die rot-grüne Parteitopolitik in Spitzenposition in diesem Land kommt. Und eine Zahl ist besonders eindruckend. Und es ist ja auch wichtig, dass sich in Deutschland etwas ändert. Wenn sich nichts ändert, ändert sich auch nichts. E-Energy, E-Mail, Green, IT. Teil des Bauchladens ist gut, wie bei Wurstmaxe, ein Teil schmeckt nicht. Das ist schwarz lackierter Sozialismus. Schlange, Schlangenbar. Die SPD hat sich am Wahlslogan entwickelt oder von der Firma übernommen, dass wir entscheidet. Liebe Freundinnen und Freunde, dieser Slogan ist unerträglich. Entlarvt die Genossen. Das ist Neokollektivismus. Die wollen fundamental etwas anderes als eine Partei der Freiheit, die dem Einzelnen Mut und Entscheidung zuordnen will. Das Leistungsprinzip wird umgekehrt bei Rot-Grün. Wer morgens liegen bleibt und nachmittags zum Sozialamt geht, wird im Pampers gewickelt. Wer morgens aufsteht und arbeitet, geht gedeckelt wieder nach Hause. Schluss mit dem rot-rot-grünen Spuck. Weg damit! Keine Geisterstunde für Deutschland. Klarheit, weiter Fortschritt, Wohlstand für alle. Weg mit der Geisterstunde. Auf in den Kampf. Wir werden es schaffen. Wenn alles es schafft, sind wir es. Auf in den Kampfanzug. Und siehe da, da macht Politik wieder Spaß. Und deshalb sollten wir... Erstmal einen zusammen miteinander trinken. Da unten auf dem Fließband all die vielen Flaschen, dann denke ich an ganz was Bestimmtes in der Politik. Der Theodor Heuss hat einmal gesagt, bei dem guten Weinjahrgang 1953, Leute, es muss mehr gesoffen werden. But comrades, in regard of your vote of yesterday, I cannot totally avoid to put myself into the position of a man who in front of ladies and gentlemen belonging to the Salvation Army tries to convince them of the advantages of drinking. Bier ist ein deutsches Kulturgut. Jeden Tag 2-3 Weizenbier, die müssen einfach sein. Gibt's denn auch ein faires Bier? Und so lasst uns heben das Glas auf den Fraktionsfotzen und auf den Parteifotzen der FDP oder welcher Partei auch immer. Herr Möllemann meinte, Skandal. Ich habe Sie ja vorhin gesehen, wie Sie ganz schnell 2 Cognacs gekippt haben. Darwin sagte Ihnen, sagte ich zu ihm, Herr Möllermann, Sie müssen ja schon wieder gut abgefüllt sein. Es war nur einer. Trollinger ist nichts Schlechtes. Es ist aber ein Wein, der, sagen wir, süffiger ist, der leichter ist, der weniger Schwere hat, auch vom Alkohol nicht so hoch ist. Ja. Und deshalb gerade auch für Mittag schon gut ist. Da könnte schon um 11 Uhr anfangen. Also lassen Sie uns heute Abend diesen Abend unter Genossinnen und Genossen genießen, Bier miteinander trinken. Und so lasst uns heben den Krug auf den früheren landwirtschaftspolitischen Sprecher der hessischen FDP, Heinrich Heidel, der in den Vormittagsstunden des 14. Mai 2009 locker die 5-Promille-Hürde genommen hatte und im Wiesbadener Landtag den Abgeordneten diese Rede einschenkte. Dass wir uns heute Morgen Gedanken machen müssen über das Thema Milch, das hat etwas vom Vorteil. Milch ist gesund, Milch schmeckt hervorragend und Milch tut jedem von uns gut, wenn er sie trinkt. Als erstes sollten wir doch Melanie, die erste Milchkönigin von Hessen, herzlich begrüßen heute Morgen hier. Herzlich willkommen. Die Milch macht's. Hessens Milchbauern brauchen eine Chance. 20 Cent Milchpreis für den Landwirt bedeutet, dass er für diesen Preis keine Milch erzeugen kann. Er erzeugt sie im Moment, weil er kann seine Kuh nicht den Hahn nicht zudrehen. Milch wird gemolken und muss gemolken werden, weil die Tiere das wollen und die Tiere das brauchen. Und dann lassen Sie mich noch mal einen Vergleich heranziehen. Ich kann es selber nicht mehr nachvollziehen. Herr Kollege Rudolph, 42 Cent kostet der Liter Milch. Der Liter Benzin, der kostet viermal so viel fast. Viermal so viel kostet er. Und ich denke mal, mit einem Liter Milch kann man wesentlich länger überleben als wie mit einem Liter Benzin. Die Viertelstunde der Unwahrheit. Schaut sich auf diesen Bundeskanzler, kann der lügen? Doch, der kann. Mittels Spendenvergabe hat sich der Flick-Konzern so systematisch Einflussfelder verschafft, dass ungeachtet der Frage, ob in dem ein oder anderen Fall der Straftatbestand der Bestechung oder der Bestechlichkeit verwirklicht war und ist, von politischer Korruption großen Ausmaßes gesprochen werden muss. Herr Schiele, Sie sind Volljurist und ich bin auch Volljurist. Aber etwas ist ganz klar. Es ist absolut absurd, angesichts dieser Ausgangslage dem Bundeskanzler vorwerfen zu wollen, er hätte hier vorsätzlich die Unwahrheit gesagt. Möglicherweise hat er einen Blackout gehabt. Das kann in einer sehr langen Anhörung ja mal der Fall sein. Kommen Sie mir nicht auf dem hohen moralischen Ross einhergetrabt. Es ist ein schändlicher Esel angesichts dessen, was an Schmiergeldaffären bei Ihnen tatsächlich dort zu verantworten ist, meine Damen und Herren. Ein schändlicher Esel. Das kostbarste Gut, das die Menschen in der DDR durch eigene Courage errungen haben, ist die Befreiung von erzwungener Lüge, ist die Freiheit zur Wahrheit. Nun gilt es in ihr zu bestehen. Wir haben immer gesagt, und ich bleibe dabei, dass beim Zustand unserer Wirtschaft, die sich in einer glänzenden Verfassung präsentiert, wir keine Steuererhöhung brauchen. Herr Kollege Kohl, das nimmt Ihnen keiner ab. Wir brauchen keine Steuererhöhung zur Finanzierung der deutschen Einheit. Wir lehnen sie ab. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor. Dafür vielen besser. Und für die Menschen der Bundesrepublik gilt, keiner wird wegen der Vereinigung Deutschlands auf etwas verzichten müssen. Und dadurch haben die Menschen eben nicht in blühende Landschaften geguckt oder die soziale Marktwirtschaft erlebt, sondern sie blickten in die Fratze des Kapitalismus. Und hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, der Deutsche ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so. Der Deutsche ist ja ganz hundsfotzerter Mensch. Dresden und die ganzen Orte machen weiter. Und es geht auch weiter, solange bis wir frei sind von dem Viehzeug. Für mich sind es keine Tiere, für mich sind es Viecher. Die Situation hat sich dramatisch zugespitzt. Wenn jetzt nicht gehandelt wird, stehen wir vor der Gefahr einer tiefgehenden Vertrauenskrise gegenüber unserem demokratischen Staat. Ich sage mit Bedacht, ja, eines Staatsnotstandes. Die Menschen erwarten von uns schnell Lösungen. Und zwar Lösungen, die greifen und die dem Missbrauch des Asylrechts wirksam einen Riegel vorschieben. Ich habe Spenden, ich sage es noch einmal, angenommen zwischen 1993 bis 1998 in der Größenordnung zwischen 1,5 und 2 Millionen Mark. Das waren 4, 5 Leute und denen habe ich dann versprochen, dass ich das für mich behalte. Notwendig ist eine Mobilisierung der geistig-moralischen Kraft unseres Volkes. Geistig-politische Führung erfordert dabei mehr als Appell und Reden, sondern auch das ganz persönliche Beispiel. Nun wollen Sie das Finanzministerium besetzen mit einer Person, der öffentlich beteuert hat im Deutschen Bundestag, dass er einen Waffenhändler nur einmal getroffen hat und dabei vergessen hat, dass er auch noch 100.000 D-Mark von dem angenommen hat. Also wie können Sie so eine Person als sehr kompetent schätzen, sozusagen die Finanzen dieses Landes zu vertrauen in der Krise? Können Sie das erklären? Weil diese Person mein Vertrauen hat. Aber kann er mit Geld umgehen, wenn er vergisst, dass er 100.000 Mark in bar in seiner Schublade liegen hat? Ich habe wirklich jetzt alles gesagt dazu. Wenn das alles ist? Von Helmut Kohl hat sie gelernt, wie es geht. Von diesem begnadeten Trickser und Leugner, von diesem Faktenverbieger, vom Kanzler der Machenschaften, wie ihn Tillmann Jens schimpft, vom Ludwigshafener Riesling-Fanatiker, so nannte er sich selbst einmal, der nach allen Regeln der machiavellistischen Kunst aber auch alles aussaß. Jedes nicht eingelöste Versprechen, jede Schieberei, jede Schummelei, jede Schurkerei. Das war Blödsinn. Ich habe nie in meinem Leben was ausgesessen. Verwickelt war und ist sie, soweit wir informiert sind, in keine handfesten illegalen Parteienfinanzierungsvorgänge. Doch sie ist die Repräsentantin einer Zeit, in der, mit Hannah Arendt zu reden, Tag für Tag die Tatsachenwahrheiten fortgelogen werden, in der das organisierte Lügen das Rüstzeug der politisch Handelnden ist. Sie macht Politik mit dem Wind, schreibt Dirk Kurpjuweit, mit, noch einmal Hannah Arendt, dem Flugsand unwahrer Behauptungen aller Art. Wir lassen Sie jetzt allein mit der Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Dr. Angela Merkel, und etlichen anderen. Die CDU ist eine großartige Partei. Diese Bundesregierung ist die erfolgreichste Bundesregierung seit der Wiedervereinigung. Ich finde nur, dass, wenn ich darf, auch nicht aus meinem Denken hier einfach etwas verschweigen. Jetzt lassen Sie mich mal weiter ausreden, auch wenn mir das nicht passt. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Bundeskanzlerin. Happy Birthday. Wenn ich ein Tier sein müsste, dann wäre ich gerne ein Adler. Was wären Sie denn gern für eins? Ich habe immer als Lieblingstier manchmal die Kröte genannt. Ich war gern in der FDJ, muss ich sagen, aus einer Unterbetätigung in der FDJ, dass man nämlich in Seminargruppen, unter jungen Leuten im Institut auch Dinge unternommen hat, die mit dem System und seiner Ideologie eigentlich wenig zu tun hatten. Das will ich zugeben. Aber ansonsten war es auch 70% Opportunismus natürlich. Also sie gehört für mich auch zu den Schnellabduschern. Die blaue Bluse der ehemaligen FDJ schwebt über uns allen. Es ist also von daher alles prima. Alles in Ordnung. Wir haben blühende Landschaften in 20 Jahren geschaffen. Das ist die Wahrheit. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. Ah, ja. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Uns kann man eigentlich nicht sagen, dass wir nicht das vor der Wahl gesagt hätten, was wir gemacht hätten. Ich habe manchmal Mühe, die recht diffizile Struktur dieses demokratischen, föderalistischen Staatsgebildes zu begreifen. Und mir erscheinen dann manchmal auch eben Lösungswege durch die verschiedenen Ebenen und ihre Kompetenzen ziemlich schwierig. Und wenn ich dann so ein gewisses Sachproblem sehe, was gelöst werden muss, und dann türmen sich eigentlich immer nur so Instanzen, Hindernisse auf, dann werde ich manchmal unruhig und denke, meine Güte, das hätte man auch so in so einem zentralistischen Staat ganz einfach gelöst. Kleiner Befehl und schön wäre die Sache erledigt. Wir leben ja in einer Demokratie und das ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Und insofern werden wir Wege finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Es geht um die Frage, wie können wir das Primat der Politik durchsetzen? Außer sich selbst und um ihre Klientel kümmert sich diese Regierung um gar nichts. Ich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist. Ich kann der Finanzbranche selbst nur raten, mit uns ehrlich umzugehen. Denn wenn wir keine ehrlichen Ratschläge bekommen, machen wir vielleicht Dinge, die nicht so ausgefeilt sind und fachlich richtig, aber politisch notwendig. Und das kostet uns dann nur unnötige Kraft. Und ich sage auch in Richtung der Banken. Wenn hier jemand in unserer Gesellschaft eine Gegenleistung erbringen muss, dann ist das nicht der Staat gegenüber den Banken, sondern dann sind das die Banken gegenüber dem Staat und damit gegenüber den Menschen in Deutschland. Aus dieser Verantwortung werden wir sie nicht entlassen, meine Damen und Herren. Deshalb also kein Erlahmen der Anstrengungen nach einer solchen Finanzmarktverfassung und keine Rückkehr zum Business as usual. Und ich muss sagen, ich kann heute noch schlecht an jemanden vorbeigehen, der zum Beispiel um Geld bittet. Vor einiger Zeit hatten sich einige aufgeregt, dass Herr Ackermann seinen 60. Geburtstag im Bundeskanzleramt gefeiert hat. Ich habe gesagt, ich reg mich überhaupt nicht auf. Das ist ein Beitrag zur Ehrlichkeit in der Demokratie. Ich bin nicht hier, um hier ein Wort gegen die Banken zu sagen. Aber Ihre Politik ist eine Politik für die Banken hier. Der globale Finanzmarkt ist doch in Wirklichkeit ein globaler Schwarzmarkt. Und die Spekulanten, meine Damen und Herren, sind Taliban in Nadelstreifen. Und vor diesen Taliban müssen die Menschen in unserem Land geschützt werden. Nicht Sie bestimmen, was die Deutsche Bank macht, sondern die Deutsche Bank bestimmt, was Sie machen. Ja, Frau Merkel, genau sagen Sie. So ist es. Den Worten zur Finanzmarktregulierung müssen Taten folgen. Mehr und entschlossene Taten als bis jetzt. Wir haben dann eine Macht, wenn das, was immer verkündet wird, auch getan wird. Nehmen Sie doch das von Ihnen selber beschworene Prinzip der Haftung. Nur einmal ernst. Wer den Nutzen hatte, soll auch den Schaden tragen. Wer hatte den Nutzen? Es ist doch kein Zufall, dass parallel zu den Staatsschulden auch die privaten Vermögen der oberen 10.000 in Europa immer neue Rekorde erreichen. Holen Sie sich das Geld doch dort zurück. Da liegen die Milliarden, die uns fehlen. Da häufen Sie sich und da können Sie sie auch holen, ohne Fiskalpakt und ohne Zerstörung der Demokratie. Aber Sie tun das Gegenteil. Sie retten nicht den Euro, Sie retten die Euros der Millionäre. Und dann seien Sie wenigstens so ehrlich. Seien Sie wenigstens so ehrlich und sagen das den Bürgern. Sagen Sie ihnen, dass der soziale Bundesstaat, den das Grundgesetz festschreibt, sich mit den vorliegenden Verträgen erledigt hat. Sagen Sie den Menschen, dass das ein kalter Putsch gegen das Grundgesetz ist. Die Regeln dürfen sich nicht nach den Schwächsten richten, sondern sie müssen sich nach den Starken richten, meine Damen und Herren. Wir wollen die menschliche soziale Marktwirtschaft. Das ist eine, die dem Menschen und die dem Einzelnen dient. Im Zweifel handeln wir für den Menschen. Bei jeder Abwägung von großen und kleinen Interessen, bei jedem Ermessen, die Entscheidung fällt für den Menschen. Nicht Partikularinteressen, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt unseres Handelns. Und so ist die soziale Marktwirtschaft unser Kompass, weil sie wie keine zweite Wirtschafts- und Sozialordnung den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und genau darum hat es zu gehen, um den Menschen im Mittelpunkt unseres Handels. Sozial ist, was Arbeit schafft. Sozial ist, was Arbeit schafft. Sozial ist das, was Arbeitsplätze schafft. Auf was hätten Sie Lust? Ja, irgendwas mit Gartenlandschaftsbau, so im Gartenbereich. Mhm. Naja. Wem ein Arbeitsangebot gemacht wird, der hat auch die Pflicht, ein solches Angebot anzunehmen und der darf sich nicht auf Kosten der Gemeinschaft ausruhen. Und deshalb habe ich dazu wirklich nur Verachtung. Dann müssen die dafür notwendigen Voraussetzungen ergriffen werden. Ziele also ausgerichtet auf die Zielstellung auch der Strategie. Die Verbreitung von nuklearen Quellen wird sich weltweit sehr stark verbreitern. Das führt dann auch dazu, dass die Menschen zunehmend überhaupt nicht mehr daran interessiert sind, sich dafür zu interessieren. Wohlstand für alle heißt heute Bildung für alle. Und auch dabei geht es, wie bei den soliden Finanzen, nicht einfach um ein sektorales Politikfeld, das als Selbstzweck daherkommt. Mein Lieblingssatz lautet, eine gute Grundlage ist die beste Voraussetzung für eine solide Basis, meine Damen und Herren. Sprachkritisch kann man mit ihr umgehen, finde ich. Das ist die einzige für mich valide Variante, wie man damit umgehen kann. Dass dabei noch rauskommt, wie hohl und falsch das alles ist. Dass wir vielleicht unsere Planungs- und Entscheidungszeiträume gerade von Großprojekten etwas beschleunigen. Und ich bin vor allen Dingen auch dafür, dass Kostenanschläge in Zukunft auch etwas präziser sind. Wir haben Freiräume für Unternehmen gestärkt. Es geht nicht um schnelle Strohfeuer, sondern es geht um nachhaltigen Erfolg. Dass Strukturreformen in einzelnen Mitgliedstaaten sich gegenseitig bereichern können. Und es wurde die Zeit geschaffen, die wir heute im Rückblick als das Wirtschaftswunder sehen. Aber es gelang der Sieg der Freiheit. Und zweitens, liebe Freunde, schöpfen wir die Kraft aus dem gemeinsamen Kompass. Lassen Sie sich uns gemeinsam auf eine Prioritätenliste einigen. Wir haben in den vergangenen 4 Jahren der vergangenen Legislaturperiode viele Weichen richtig gestellt, auf denen wir heute aufbauen können. Ich sage jetzt nur, ich bin jetzt keine ökonomische Tiefendiskussion möglich. Ich sage nur, da müssen wir Ausbildungsbausteine so aufbauen, dass sich das Ganze zusammenfügt. 0,3% Wachstum im letzten Quartal angesichts eines Einbruchs von 6% sind natürlich längst nicht das Vorbeisein der Krise. Land ein, Land auf, tags ein, tags auf. Und deshalb ist das nicht deutsche Penibligkeit. Lang schlawenzeln und gut über die Windenergie sprechen. Die Anforderungen an Transparenz sind heute höher geworden. Das liegt auch mit dem Internet zusammen. Und dafür werden wir nicht ruhen, meine Damen und Herren. Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Antisemitismus ist unsere staatliche und bürgerliche Pflicht. Wir haben inzwischen mehr Migrantinnen und Migranten, die auch einen Schulabschluss machen. Es sind immer noch zu viele. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Und ich finde es richtig, dass wir das jetzt in der Bundesregierung endlich unterbieten wollen. Dann kann ich auch davon sprechen, dass wir in Deutschland in diesem Jahr zum 25. Mal an den Fall der Berliner Mauer denken. Das war vor 25 Jahren. Was für ein Unterschied zu der Zeit vor 175 Jahren. Und wir denken in diesem Jahr auch an 10 Jahre Mitgliedschaft der Mitgliedstaaten aus den mittel- und osteuropäischen Ländern. Wir haben in diesem Sommer erlebt, wie dringend wichtig Europa ist. Aber auch mehr Eingriffsbezugnisse für Eurostat allein werden nicht ausreichen. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Und dann scheitert die europäische Werte- und Einigungsidee. Und diese Idee hat uns in den vergangenen Jahrhunderten des Krieges, der Zerrüttung in Europa, doch immer wieder die Frieden und die Kraft und die Wohlstand und die Freiheit auf unserem Kontinent gegeben. Die zu beschließenden Hilfen für Griechenland sind alternativlos. Ich habe es einmal gebraucht, dieses Wort. Es gibt keine Alternative dazu, das Land zu reformieren. Ich halte dieses Vorgehen für alternativlos. Das Konzept der vernetzten Sicherheit ist ohne jede Alternative. Dieser Euro und die Europäische Währungsunion ist da in gar keiner Weise ein unkalkulierbares Risiko. Europa schaut heute auf Deutschland. Ohne uns, gegen uns kann und wird es keine Entscheidung geben. Alle anderen Fraktionen sprechen absichtsvoll und falsch von einer Staatsschuldenkrise. Hier findet ja eine Verwechslung von Ursachen mit den Folgen statt. Die Ursache ist ganz eindeutig die Bankenkrise. Wenn die Deutsche Bank die Feder führt bei Vorschlägen, die Herr Schäuble auf europäischer Ebene voranbringt, dann vertritt er eigentlich nicht die Interessen der Steuerzahler in diesem Land, sondern eben die Interessen der Finanzindustrie. Sie ist, ich sage es mal etwas zugespitzt, die Kurtisane der reichen Europas. Deutsche und französische Banken haben viel Geld da bei den Staaten, die wir angeblich retten. Also wir retten die deutschen Banken, wir retten die französischen Banken und bringen die Verdummung unter das Volk. Wir würden die Bevölkerung dort, das ist eine unglaubliche Lüge. Das heißt, es ist niemand anderer als immerhin der Versicherungskonzern Allianz, der Ihnen vorrechnet, dass sich im deutschen Staatshaushalt jährlich eine Zinsersparnis von über 10 Milliarden Euro durch die Krise in Europa ergibt. Die meisten von Ihnen ahnen, dass vieles von dem, was hier heute erzählt wurde, in kürzester Zeit auch wieder Makulatur sein wird. Aber ich frage Sie, warum spielen Sie dann alle als brave Marionetten in dieser Fassadendemokratie mit und lassen eine Koalition weiter herumstümpern, die offenbar glaubt, die soziale Realität in Deutschland und Europa ließe sich genauso leicht frisieren wie der Armuts- und Reichtumsbericht. Ja, Donnerwetter, das hören Sie nicht gerne, aber die Tatsachen sind die Tatsachen und mit denen müssen Sie sich befassen. Wir haben, meine Damen und Herren, die Mittel für die Stiftungen speziell für die Arbeit in Griechenland und der Verbreitung der Blasmusik dort um 1 Million erhöht. Und deshalb hat Thomas de Maizière meine volle und unsere volle Unterstützung, wenn es darum geht, Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder möglich zu machen, damit die Terroristen sich über uns nicht auslachen. Wir in Deutschland stellen der Sicherheit unserer Daten die gleiche Wichtigkeit zu wie der Sicherheit vor Terrorismus und vor Anschlägen. Haben Sie Verständnis, wenn die Leute, wenn die Bürger sagen, es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass weder die Kanzlerin noch ihr Geheimdienstkoordinator noch die deutschen Geheimdienste nichts wussten von diesen ganzen NSA-Aktivitäten? Das wäre ja ein Armutszeugnis. Ja, wir haben das, was wir wissen, gesagt und was wir nicht wussten, bringen wir jetzt in Erfahrung. Das Internet ist für uns alle Neuland. Sicherheit ist ein Supergrundrecht. Also von Seiten der NSA, dort kam die klare Ansage, weder schöpfen wir hier in Deutschland Daten ab, noch verstoßen wir gegen amerikanisches Recht. Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist nach den Angaben der NSA, des britischen Dienstes und unserer Nachrichtendienste vom Tisch. Es gibt in Deutschland keine millionenfache Grundrechtsverletzung, wie immer wieder fälschlich behauptet wird. Noch nie hat es auf deutschem Boden so viel Freiheit für uns Deutsche gegeben. NSA spioniert uns vollständig auch, macht auch Wirtschaftsspionage. Was machen Sie dagegen? Nichts. Nichts. Die Zukunft, so scheint es im Augenblick, gehört der Angst und nicht der Hoffnung auf mehr Demokratie. Das hat Max Frisch auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD gesagt. Dieser Formel tätig zu widersprechen und an freiheitlichen Grundrechten unerschütterlich festzuhalten, ist die Aufgabe aller Demokraten. Ich meine, das, was deine Bundesregierung macht, ist ja super verlogen. Ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finden soll, dass die Kanzlerin erklärt, sie weiß von nichts oder dass sie uns beschwindelt und doch was weiß. Wenn jetzt doch noch weiter etwas ist, dann hat entweder die Kanzlerin sie angelogen oder die Kanzlerin ist ahnungslos. Was ist schlimmer? Na, Frau Merkel hat mich garantiert nicht angelogen, sondern das ist ihr Kenntnisstand. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Macht ja auch keinen Sinn, jemanden einzuladen, um ihn dann auszuliefern. Der würde auch gar nicht kommen. Guten Abend, herzlich willkommen. Es ist Zeit, über unsere Freiheit zu reden, die bedroht ist. Über unser Privatleben, das schon lange nicht mehr so privat ist, wie es sein sollte. Es ist Zeit, über die zu reden, die uns tagtäglich überwachen und die sagen, sie täten es zu unserem Besten. Es geht um unsere Grundrechte. Und letztlich um unsere Demokratie. Die Behauptung, die Bundesregierung habe die Unwahrheit gesagt, weise ich zurück. Der Aufklärungswille der Bundesregierung, an dem brauchen Sie nicht zu zweifeln. Na dann. Glaubt man nicht. erstens, unsere Politik bleibt eingebettet. Und zweitens, niemand soll da meinen. Und drittens, der transatlantische Dialog regelt. Und viertens, auch die Jusos sollen und müssen begreifen. Und fünftens, davon lassen wir uns nicht abbringen. Und sechstens, aussprechen, was ist. Das zu sagen, was ist, war eine Maxime des Begründers der Geschichtsschreibung von Herodot. Ihr handelt zuwider, wer sich entschlossen hat, Tatsachen und Absichten öffentlich entweder zu verschleiern, ganz wegzureden oder einfach darüber nicht zu sprechen. Man kann durch Worte täuschen, indem man Falsches ankündigt und das gegebene Wort bricht. Man kann auch durch Taten täuschen, indem man dem Wähler beschlossene Tatsachen bewusst vorenthält. Ferdinand Lassalle hat einmal gesagt, alle politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen, was ist, und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht aus Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Und die Generation, die zum Beispiel heute Abend hier sitzt, die hat die Verpflichtung, wenn es die CDU morgen noch geben soll, und das wollen wir, deshalb arbeiten wir hier, in der brutalstmöglichen Form aufzuklären. Es ist von A bis Z alles gelogen gewesen. Ja, was lohnt das denn, Herr? Ich habe oft hier gestanden, unten gesessen und den Versuch gemacht, etwas aufzuklären. Aber wenn ein Mensch von der Regierungsseite den Versuch machte, die Regierungspolitik zu erläutern, zu vertreten, da ist es ihm dann so gegangen, wie es Ihnen, langjähriger Herr oben gesessen habender, jetzt gegangen ist. Lügen haben aber bekanntlich kurze Beine. Michel de Montaigne. Wenn man sich erst an den falschen Zungenschlag gewöhnt hat, ist es geradezu wunderbar zu beobachten, wie unmöglich es ist, davon wieder loszukommen. Oh, ihr Heuchler, sage ich oft. Sie haben getäuscht, Sie haben betrogen, Sie haben gelogen. Ich habe ja gelernt, dass es im Parlament erlaubt ist, zu lügen. Das haben Sie ausgiebig getan. Herr Kollege, das Wort Lüge ist erstens unparlamentarisch. Hier im Hause findet dieses Wort ohnehin nicht statt, weil jeder, der hier Aussagen trifft, immer davon ausgeht, dass seine Argumente auch die richtigen sind. Die nicken einfach nur noch alles ab. Die Parlamente sind keine Parlamente mehr, weil sie nichts mehr entscheiden. Sie nicken die Dinge ab, die die Banken sich ausdenken. Das Erkennen der eigenen Pflicht verlangt Willen zur Wahrheit, Willen zur Rücksichtslosigkeit gegenüber der eigenen Person. Es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wer will denn den Genmais? Gut, die Bevölkerung will es überwiegend nicht. Ich sage jetzt mal die Kanzlerin will ihn gehen meist, die beiden anderen beteiligten Ministerien. Das heißt, die Politik beugt sich den Multis genauso? Es ist jetzt sehr hart formuliert, aber im ersten Impuls würde ich sagen, ja. Und dies ist deshalb so dramatisch, weil Vertrauen so etwas ist wie der Schmierstoff unserer Demokratie. Die Leute sind schon zu oft hinter die Fichte geführt worden. Ist das denn, dass die Lobby wirklich so stark war, dann die Pharma-Lobby gegen die Politik und sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren. Bis zur Stunde. Man fasst sich nur noch ans Hirn. Man muss kein Marxist sein. Man muss nur Balzac gelesen haben und wissen, hinter jedem großen Vermögen steht ein großes Verbrechen. Glaubwürdigkeit der Institutionen und der handelnden Personen ist eine der unverzichtbaren Voraussetzungen für die Lebensfähigkeit einer demokratischen Gesellschaft und eines demokratischen Staats. Tun Sie mir einen Gefallen, lassen Sie uns den Quatsch beenden.